Der schwarze Mönch. Der Magister Andrei Wassiljewitsch Kovrin war abgespannt und seine Nerven waren verstimmt. Er brauchte eine Kur, aber einmal bei einer Flasche Wein sprach er flüchtig mit einem befreundeten Arzt und der riet ihm, Frühling und Sommer auf dem Lande zu verbringen. Gerade zur rechten Zeit kam auch ein langer Brief von Tanja Pesotskaja, die ihn bat, nach Borisowka zu kommen und ihr Gast zu sein. Und er entschied, dass ihm eine Reise wirklich guttun würde. Zuerst, das war im April, reiste er nach seinem Familiengut Kavrinka und verlebte hier in der Einsamkeit 3 Wochen. Nachdem er gute Wege abgewartet hatte, machte er sich dann mit Pferden auf zu seinem früheren Vormund und Erzieher Pesotski, einem in Russland bekannten Gartenkünstler. Von Kavrinka nach Borisowka, wo Pesotskis wohnten, waren es nicht mehr als 70 Werst, und auf weichen Frühlingswegen in einer bequemen, auf Federn gehenden Kalesche zu fahren, war ein wirklicher Genuss. Pesotskis hatten ein riesiges Haus mit Säulen, mit Löwen, von denen der Stuck abbröckelte, und einem befrackten Lakai an der Paradetreppe. Der altertümliche, finstere, strenge, in englischer Manier angelegte Park zog sich fast eine ganze Werst vom Hause bis zum Flusse hin und endete hier mit einem abschüssigen, steilen Lehmufer, auf dem Fichten mit nackten Wurzeln wuchsen, welche wie zottige Tatzen aussahen. Unten glänzte menschenscheu das Wasser, zogen Schnepfen mit kläglichem Schrei. Und immer war hier eine Stimmung, als möchte man sich hinsetzen und eine Ballade schreiben. Dafür war es um das Haus selbst, auf dem Hofe und im Obstgarten, der mit der Pflanzschule 30 Dessertinen umfasste, heiter und lebensfroh selbst bei schlechtem Wetter. So wunderbare Rosen, Lilien, Kamelien, solche Tulpen der verschiedensten Farben, vom blendendsten Weiß bis zum Rußschwarz, überhaupt solchen Blumenreichtum wie bei Pesotski, hatte Kovrin noch nirgends sonst gesehen. Der Frühling fing erst an, und die rechte Pracht des Blumengartens befand sich noch in den Wärmhäusern. Aber schon das, was längs der Alleen und hier und da auf den Beeten blühte, war hinreichend, um, wenn man im Garten spazieren ging, sich im Reich zarter Farben zu fühlen. Besonders in den Morgenstunden, wenn auf jedem Blumenblättchen der Tau funkelte. Der dekorative Teil des Gartens, den Pesotski selbst verächtlich Bagatelle nannte, hatte schon in der Kindheit einen märchenhaften Eindruck auf Kovrin gemacht. Was waren hier nur für wunderliche Dinge? Was für ausgesuchte Verkrüppelungen und Verzerrungen der Natur. Hier waren Spaliere aus Obstbäumen, ein Birnbaum, der die Form einer Pyramidenpappel hatte, kugelförmige Eichen und Linden, ein Schirm aus einem Apfelbaum, Bogen, Namenszüge, Kandelaber und sogar 1862 aus Pflaumenbäumen, die Ziffern, welche das Jahr bezeichneten, in dem sich Pesotski zuerst mit der Gartenkunst beschäftigt hatte. Fanden sich hier auch schöne, schlanke Bäumchen mit palmengeraden, kräftigen Stämmen, so brauchte man nur genau hinsehen, und man erkannte in ihnen Stachelbeeren und Johannisbeeren. Aber was vor allem den Garten heiter machte und ihm ein lebhaftes Aussehen gab, das war die beständige Bewegung. Vom frühen Morgen bis zum Abend waren um Bäume, Sträucher, in Alleen und auf Beeten Leute mit Karren, Hacken und Gießkannen geschäftig, wie Ameisen. Kovrin kam abends gegen 10 Uhr bei Pesotskis an. Er fand Tanja und ihren Vater Jegor Semjonitsch in großer Unruhe. Der sternenklare Himmel und das Thermometer prophezeiten Morgenfrost. Und der Gärtner Iwan Karlitsch war in die Stadt gefahren, sodass man sich auf niemand verlassen konnte. Beim Abendbrot wurde nur von dem Morgenfrost gesprochen und es war beschlossen, dass Tanja sich nicht schlafen legt, sondern in der ersten Stunde durch den Garten geht und nachsieht, ob alles in Ordnung ist. Und Jegor Semjonitsch steht um 3 Uhr oder früher auf. Kovrin brachte den ganzen Abend mit Tanja zu und begab sich nach Mitternacht mit ihr in den Garten. Es war kalt. Auf dem Hofe war schon ein starker Brandgeruch. In dem großen Obstgarten, der Handelsgarten genannt wurde und Jegor Semjonitsch alljährlich einige tausend Reinertrag brachte, zog sich auf der Erde ein schwarzer, dichter, beißender Rauch hin und rettete, die Bäume umziehend, viele Tausende vor dem Frost. Die Bäume standen ja schachbrettartig, ihre Reihen waren gerade und regelmäßig wie ein Zug Soldaten, Und diese strenge, pedantische Regelmäßigkeit und dass alle Bäume von gleichem Wuchs waren und vollkommen gleiche Kronen und Stämme hatten, machte das Bild einförmig und selbst langweilig. Kovrin und Tanja gingen die Reihen entlang, wo Feuerhaufen aus Dünger, Stroh und allerhand Abwurf schwelten, und hin und wieder begegneten ihnen Arbeiter, die wie Schatten durch den Rauch strichen. Kirschen, Pflaumen und einige Apfelsorten blühten, aber der ganze Garten war in Rauch getaucht. Und erst bei den Pflanzschulen atmete Kovrin aus voller Brust. »Schon als Kind habe ich hier vom Rauch genießt«, sagte er, die Schultern ziehend. »Aber bis heute verstehe ich nicht, wie der Rauch vor dem Frost retten kann.« »Der Rauch ersetzt die Wolken, wenn keine da sind«, antwortete Tanja. »Und was nützen die Wolken?« »Bei trübem, bewölktem Wetter gibt es keinen Morgenfrost.« »So also ist es.« Er lachte und ergriff ihre Hand. Ihr breites, sehr ernstes, erfrorenes Gesicht mit den feinen schwarzen Brauen, der hochgeschlagene Paletotkragen, der sie hinderte, den Kopf frei zu bewegen, und sie, ganz und gar, schlank und mager in dem vor dem Tau aufgehobenen Kleide, rührten ihn. »Gott, sie ist schon erwachsen«, sagte er. »Als sie zum letzten Mal hier war, vor 5 Jahren, waren sie noch ganz Kind. Sie waren so mager, langbeinig, glatthaarig, trugen ein kurzes Kleidchen und ich neckte sie Reiher. Was tut doch die Zeit?« »Ja, 5 Jahre«, seufzte Tanja. »Viel Wasser voran in dieser Zeit.« »Sagen Sie, Andruscha, auf Ihr Gewissen«, sagte sie lebhaft, indem sie ihm ins Gesicht sah. »Sie haben sich von uns entwöhnt?« »Übrigens, was frage ich denn? Sie sind ein Mann, leben Ihr eigenes, interessantes Leben. Sie sind eine Größe. Eine Entfremdung ist so natürlich. Aber wie immer es sei, Andruscha, ich möchte, dass Sie uns für die Ihrigen halten. Wir haben ein Recht darauf.« »Ich halte Tanja.« »Auf Ehrenwort?« »Ja, auf Ehrenwort.« »Sie haben sich heute gewundert, dass wir so viele Fotografien von Ihnen haben. Aber Sie wissen doch, mein Vater vergöttert Sie. Manchmal scheint mir, als liebe er Sie mehr als mich. Er ist stolz auf Sie. Sie sind ein gelehrter, ungewöhnlicher Mensch. Sie haben sich eine glänzende Karriere geschaffen und er ist überzeugt, dass Sie so geworden sind, weil er Sie erzogen hat. Ich hindere ihn nicht, so zu denken, mag er.« Es fing schon an zu dämmern. Das war besonders an der Deutlichkeit zu sehen, mit der die Rauchklumpen und die Baumkronen anfingen, sich von der Luft abzuheben. Die Nachtigallen sangen und von den Feldern klang Wachtelruf herüber. »Doch es ist Zeit zu schlafen«, sagte Tanja. »Es ist auch kalt.« Sie nahm seinen Arm. »Danke, Andruscha, dass Sie gekommen sind. Wir haben nur Garten, Garten, Garten und weiter nichts. Stamm, Halbstamm«, lachte sie. »Renette, Winteräpfel, Okulieren, Kopulieren. Unser ganzes Leben ist im Garten draufgegangen. Ich träumte kaum anderes als Äpfel und Birnen. Natürlich, es ist gut, es ist nützlich, aber manchmal möchte man doch zur Abwechslung etwas anderes haben. Ich erinnere mich, als Sie früher in den Sommerferien oder so zu uns kamen, war es, als würde es frischer und heller im Hause. Wie wenn von Kronleuchter und Möbeln die Überzüge entfernt sind. Ich war damals noch ein Kind, aber verstand es doch.« Sie sprach lange und mit großem Gefühl. Ihm kam es plötzlich in den Sinn, dass er im Laufe des Sommers von diesem kleinen, schwachen, redseligen Wesen gerettet werden, sich hinreißen lassen und verlieben könne. In ihrer beider Lage ja möglich und natürlich. Dieser Gedanke rührte ihn und machte ihn lachen. Er beugte sich zu dem lieben, erfrorenen Gesicht nieder und sang leise: »Onjegin, nicht verhehl ich's dir, dass sinnlos ich Tatjane liebe.« Als sie nach Hause kamen, war Jegor Semjonitsch schon aufgestanden. Kovrin mochte nicht schlafen. Er kam in ein Gespräch mit dem Alten und kehrte mit ihm in den Garten zurück. Jegor Semjonitsch war hoch von Wuchs und breit in den Schultern, mit starkem Leibe. Er litt an Asthma, ging aber stets so schnell, dass man kaum mitkommen konnte. Er hatte ein äußerst sorgenvolles Aussehen und eilte immer irgendwo hin mit einem Ausdruck, als ginge alles unter, wenn er sich nur um eine Minute verspätete. »Das ist eine Geschichte, Bruder«, fing er an, indem er stehen blieb, um Atem zu holen. »Auf der Oberfläche der Erde ist Frost, wie du siehst. Aber halte das Thermometer auf einem Stock 2 Klafter höher. Da ist es warm. Wie kommt das?« »Wirklich, ich weiß es nicht«, sagte Kovrin und lachte. »Alles kann man nicht wissen, natürlich. Wie umfassend der Verstand auch sei, alles findet doch nicht Platz darin. Du bist immer mehr für die Philosophie? Ja, ich lese Psychologie, beschäftige mich überhaupt mit Philosophie. Und das wird dir nicht langweilig? Im Gegenteil, ich lebe nur dafür. Nun wollte Gott, sagte Jegor Semjonitsch, indem er nachdenklich seinen grauen Backenbart strich. Wollte Gott, ich freue mich sehr über dich, sehr, Brüderchen. Aber plötzlich horchte er auf, machte ein schreckliches Gesicht, lief nach der Seite und verschwand bald hinter den Bäumen, in den Rauchwolken. »Wer hat das Pferd an den Apfelbaum gebunden?« hörte man seinen verzweifelten, herzzerreißenden Ruf. »Welcher Schuft und Schurke hat gewagt, das Pferd an den Apfelbaum zu binden? Mein Gott, verdorben, verpfuscht, verschändelt, verjubelt, der ganze Garten geht zugrunde. Es ist aus mit dem Garten, mein Gott!« Als er zu Kovrin zurückkam, hatte sein Gesicht einen erschöpften, gekränkten Ausdruck. »Nun, was macht man mit diesem verfluchten Volk?« sagte er mit weinerlicher Stimme und fuchtelte mit den Armen in der Luft umher. »Stjepka hat in der Nacht Dünger gefahren und das Pferd an den Apfelbaum gebunden. So fest hat die Kanaille die Leine umgewickelt, dass die Rinde an drei Stellen abgescheuert ist. Was meinst du dazu, hä? Ich sag es ihm, aber er, der Erztölpel, blinzelt bloß mit den Augen. Aufhängen sollte man ihn!« Nachdem er sich beruhigt hatte, umarmte er Kovrin und küsste ihn auf die Wange. »Nun, wollte Gott«, murmelte er. »Ich bin sehr froh, dass du gekommen bist. Gar nicht zu sagen, wie froh. Ich danke dir.« Dann ging er mit demselben schnellen Gang und besorgten Gesicht durch den ganzen Garten und zeigte seinem früheren Zögling alle Orangerien, Wärmhäuser, die Grundspeicher und seine beiden Bienenstände, die er das Wunder unseres Jahrhunderts nannte. Als sie so wandelten, ging die Sonne auf und beleuchtete hell den Garten. Es wurde warm. In der Vorempfindung eines lichten, fröhlichen, langen Tages dachte Kovrin daran, dass eben erst der Mai angefangen hatte und dass noch der ganze und ebenso lichte, fröhliche, lange Sommer vor ihm lag. Und in seiner Brust regte sich plötzlich ein frohes Jugendgefühl, wie er es in der Kindheit empfunden hatte, als er in diesem Garten umherlief. Und er umarmte selbst den alten Herrn und küsste ihn zärtlich. Beide gingen gerührt ins Haus und tranken Tee mit Sahne aus altmodischen Porzellantassen und aßen Butterbrezeln dazu. Und viele Kleinigkeiten erinnerten Kovrin wieder an seine Kindheit und Jugend. Die schöne Gegenwart und die in ihm wieder erwachenden Eindrücke der Vergangenheit verschwammen ineinander. Ihm wurde das Herz zu eng, aber es war schön. Er wartete, bis Tanja aufgestanden war und trank mit ihr Kaffee, ging spazieren und setzte sich dann in seinem Zimmer an die Arbeit. Er las aufmerksam, machte Anmerkungen und hob hin und wieder den Kopf, um durch die offenen Fenster oder auf die frischen, noch taufeuchten Blumen zu sehen, die in Vasen auf dem Tische standen. Dann senkte er ihn wieder auf das Buch, und ihm war, als zittere und bebe jedes Äderchen in ihm vor Freude. Er fuhr fort, auf dem Lande ein ebenso nervöses und ruheloses Leben zu führen wie in der Stadt. Er las und schrieb viel, lernte Italienisch, und ging er spazieren, dachte er mit Vergnügen daran, dass er sich bald wieder an die Arbeit setzen werde. Er schlief so wenig, dass sich alle wunderten. Wenn er am Tage unvermutet für eine halbe Stunde eingeschlafen war, dann konnte er nachher schon die ganze Nacht nicht schlafen, und er fühlte sich nach schlaflosen Nächten frisch und munter, als wäre nichts gewesen. Er sprach viel, trank Wein und rauchte teure Zigarren. Häufig, fast täglich, kamen benachbarte junge Damen zu Pesotskis, die mit Tanja Klavier spielten und sangen. Manchmal kam auch ein junger Mann, ein Nachbar, welcher gut Geige spielte. Kovrin lauschte der Musik und dem Gesang mit Begier. Und dass es ihn angriff, kennzeichnete sich physisch dadurch, dass sich seine Augen feuchteten und der Kopf sich auf die Seite neigte. Einmal saß er nach dem Abendtee auf dem Balkon und las. Im Salon studierten Tanja, Sopran, eine der jungen Damen, alt, und der junge Herr auf der Geige eine bekannte Serenade ein. Kovrin horchte auf die Worte, sie waren russisch, aber er konnte durchaus nicht ihren Sinn verstehen. Endlich, nachdem er das Buch weggelegt und aufmerksam hingehört hatte, verstand er. Ein Mädchen, krank in der Einbildung, hörte nachts im Garten geheimnisvolle Laute, die so schön und seltsam waren, dass sie sie für eine heilige Harmonie hielt, die wir Sterblichen nicht verstehen und die deshalb in den Himmel zurückflieht. Corvin wurden die Augen feucht. Er stand auf und ging in seiner Ergriffenheit im Salon, dann im Saal umher. Als der Gesang aufgehört hatte, nahm er Tanjas Arm und ging mit ihr auf den Balkon. »Mich beschäftigt heute seit dem Morgen eine Legende«, sagte er. »Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwo gelesen oder gehört, aber die Legende ist seltsam, mit keiner anderen übereinstimmt. Vor 1000 Jahren schritt ein Mönch, schwarz gekleidet, durch eine Wüste, irgendwo in Syrien oder Arabien. Einige Meilen von dem Orte, wo er wanderte, sahen Fische einen anderen schwarzen Mönch, der sich langsam auf der Oberfläche eines Sees fortbewegte. Dieser zweite Mönch war eine Luftspiegelung. Jetzt vergessen Sie alle Gesetze der Optik, welche die Legende, wie es scheint, nicht anerkennt, und hören Sie weiter. Aus dieser Luftspiegelung entstand eine andere, aus dieser eine dritte, so dass sich das Bild des schwarzen Mönchs endlos aus einer Luftschicht in die andere übertrug. Bald wurde er in Afrika, bald in Spanien, bald in Indien, bald im fernen Norden gesehen. Endlich verließ er die Grenzen der irdischen Atmosphäre und irrt jetzt im Weltall umher. Niemals auf die Bedingungen treffend, unter denen er sich verfinstern könnte. Vielleicht sieht man ihn jetzt auf dem Mars oder auf einem Stern des südlichen Kreuzes. Aber meine Liebe, das eigentliche Wesen, der eigentliche Haken der Legende sitzt darin, dass gerade 1000 Jahre nachdem der Mönch durch die Wüste ging, die Luftspiegelung wieder in die irdische Atmosphäre gelangte und sich den Leuten zeigt. Und es ist, als gingen diese 1000 Jahre schon zur Neige. Nach dem Sinn der Legende müssen wir den schwarzen Mönch heute oder morgen erwarten. Merkwürdige Luftspiegelung, sagte Tanja, der die Legende nicht gefiel. »Aber das Wunderbarste ist«, lachte Corvin, »dass ich mich schlechterdings nicht erinnern kann, woher mir diese Legende in den Kopf kam. Habe ich sie irgendwo gelesen, gehört oder habe ich den schwarzen Mönch vielleicht geträumt? Bei Gott, ich weiß es nicht. Aber die Legende beschäftigt mich. Ich denke schon den ganzen Tag an sie.« Nachdem er Tanja zu den Gästen gelassen, verließ er das Haus und ging nachdenklich um ein Beet. Die Sonne ging schon unter. Die eben erst begossenen Blumen gaben einen feuchten, aufregenden Duft von sich. Im Hause wurde wieder gesungen, und die Geige brachte von fern den Eindruck einer menschlichen Stimme hervor. Corvin, der seine Gedanken anstrengte, um sich zu erinnern, wo er die Legende gehört oder gelesen hatte, richtete seine Schritte ohne zu eilen in den Park und gelangte unbemerkt an den Fluss. Einen Fußpfad, der auf dem steilen Ufer an nackten Wurzeln vorbeiführte, ging er zum Wasser hinab. Beunruhigte hier die Schnepfen und schreckte zwei Enten auf. Auf den finsteren Fichten schimmerten hier und da noch die letzten Strahlen der untergehenden Sonne, aber auf der Oberfläche des Flusses war es schon ein richtiger Abend. Corvin ging über den Steg nach der anderen Seite. Vor ihm lag jetzt ein weites, mit jungem, noch nicht blühendem Roggen bedecktes Feld. Fernhin weder eine menschliche Behausung noch eine menschliche Seele, und es war, als führe der Pfad, wenn man ihn verfolge, an jenen unbekannten rätselhaften Ort, wo eben die Sonne unterging und das Abendrot so weit und so erhaben flammte. »Wie weit, frei und still ist es hier«, dachte Corvin den Pfad entlanggehend. »Es ist, als sähe die Welt auf mich, hielte den Atem an und warte, dass ich sie verstehe.« Aber da liefen Wogen über den Roggen und ein leichter Abendwind berührte leicht sein unbedecktes Haupt. Nach einer Minute wieder ein Windstoß, aber schon stärker. Der Roggen rauschte, und von fern war das dumpfe Murren der Fichten zu hören. Corvin blieb betroffen stehen. Am Horizont erhob sich, wie ein Wirbel oder eine Wasserhose, eine hohe schwarze Säule, von der Erde bis zum Himmel. Ihre Umrisse waren undeutlich, aber gleich im ersten Moment war zu sehen, dass sie nicht auf der Stelle stand, sondern sich mit schrecklicher Geschwindigkeit fortbewegte. Und gerade hierher, auf Corvin zu. Und je näher sie herankam, umso kleiner und deutlicher wurde sie. Corvin stürzte sich seitwärts in den Roggen, um Platz zu machen. Und kaum gelang es ihm noch. Ein Mönch in schwarzer Kleidung, mit grauem Haupt und schwarzen Brauen, die Hände auf der Brust gekreuzt, zog vorüber. Seine nackten Füße berührten kaum die Erde. Nachdem er schon an 3 Klaftern vorbei war, sah er sich nach Corvin um, nickte mit dem Kopfe und lächelte ihm freundlich und zugleich listig zu. aber welch bleiches, schrecklich bleiches, mageres Gesicht! Wieder größer werdend, flog er über den Fluss, stieß unhörbar an das Lehmufer und die Fichten und verschwand, zwischen ihnen hindurchgehend, wie Rauch. »Nun siehst du wohl«, murmelte Corvin, »das heißt, es ist Wahrheit in der Legende.« Ohne dass er sich diese seltsame Erscheinung zu erklären suchte, zufrieden allein damit, dass es ihm gelungen war, so nahe und deutlich nicht nur die schwarze Kleidung, sondern auch Gesicht und Augen des Mönches zu sehen, angenehm erregt, kehrte er nach Hause zurück. In Park und Garten gingen ruhig Leute umher, im Hause wurde gespielt, das hieß, nur er allein hatte den Mönch gesehen. Er hätte Tanja und Jegor Semjonitsch sehr gern alles erzählt, aber er überlegte, dass sie seine Worte sicher für Fantasien halten würden und erschrecken könnten. Besser schweigen. Er lachte laut, sang, tanzte Mazurka, war vergnügt. Und alle, die Gäste wie Tanja, fanden, dass er heute ein besonderes, begeistertes, strahlendes Gesicht habe und dass er sehr interessant sei. Nach dem Abendessen, als die Gäste fortgefahren waren, ging er in sein Zimmer und legte sich auf den Divan. Ihn verlangte, an den Mönch zu denken. Aber nach einer Minute trat Tanja ein. »Hier, Andruscha, lesen Sie Vaters Aufsätze«, sagte sie, ihm ein Paket Broschüren und Drucksachen reichend. »Schöne Artikel. Er schreibt ausgezeichnet.« »Nun, gleich ausgezeichnet«, sagte Jegor Semjonitsch hinter ihr eintretend und lachte gezwungen. Er genierte sich. »Höre nicht, bitte, lies nicht. Übrigens, wenn du einschlafen willst, dann lies meinetwegen. Ein gutes Schlafmittel.« »Meiner Ansicht nach sind es prächtige Aufsätze«, sagte Tanja mit tiefer Überzeugung. »Lesen Sie sie, Andruscha, und bestimmen Sie, Papa mehr zu schreiben.« Jegor Semjonitsch lachte gezwungen, wurde rot und fing an, Phrasen zu reden, wie es verlegene Autoren gewöhnlich tun. Endlich ergab er sich. »In diesem Falle, lies zuerst den Aufsatz von und diese russischen Artikel«, murmelte er, mit zitternden Fingern die Broschüren sichtend. »Sonst bleibt es hier unverständlich. Ehe du meine Entgegnungen liest, musst du wissen, worauf ich entgegne. Übrigens, Unsinn. Langweiligkeiten. Es ist auch Schlafenszeit, scheint mir.« Tanja ging. Jegor Semjonitsch setzte sich zu Kovrin auf den Divan und seufzte tief. »Ja, mein Brüderchen«, fing er nach einigem Schweigen an, »so ist es. Mein teuerster Magister, ich schreibe Aufsätze, beteilige mich an Ausstellungen, erhalte Medaillen. Pesotsky hat Äpfel wie Köpfe. Pesotsky, sagt man, hat sich ein Vermögen erworben. Mit einem Wort, reich und herrlich ist Kotschubey. Aber es fragt sich, wozu alles das? Der Garten ist in der Tat schön, musterhaft. Es ist kein Garten, sondern eine ganze Anstalt, die von hoher Wichtigkeit für den Staat ist. Sie ist sozusagen die Stufe zu einer neuen Ära der russischen Wirtschaft und des russischen Gewerbes. Aber wozu? Was ist der Zweck?« »Das Werk spricht für sich selbst.« »Ich meine es nicht in diesem Sinn. Ich will fragen, was wird mit dem Garten, wenn ich sterbe? In der Verfassung, in der du ihn jetzt siehst, hält er sich ohne mich nicht einen Monat. Das ganze Geheimnis des Erfolges liegt nicht darin, dass der Garten groß und der Arbeiter viele sind, sondern darin, dass ich das Werk liebe, verstehst du? Liebe! Vielleicht mehr als mich selbst. Sieh mich an. Ich mache alles selbst. Ich arbeite vom Morgen bis zur Nacht. Alles Pfropfen der Bäume mache ich selbst. Das Beschneiden, ich. Das Pflanzen, ich, alles, ich selbst. Hilft man mir, bin ich eifersüchtig und gereizt bis zur Grobheit. Das ganze Geheimnis liegt in der Grobheit. Das ganze Geheimnis liegt in der Liebe. Das heißt, in dem scharfsichtigen Auge des Herrn und in den Händen des Herrn und in dem Gefühl, wenn man irgendwohin auf ein Stündchen zum Besuch fährt und sitzt, aber das Herz nicht dabei ist. Man ist es gar nicht selbst. Man fürchtet, im Garten könnte was passieren. Wer wird aber danach sehen, wenn ich sterbe? Wer wird arbeiten? Der Gärtner? Die Arbeiter, ja? Was ich dir sage, mein lieber Freund, der erste Feind unserer Arbeit ist nicht der Hase, nicht der Knorpel und nicht der Frost, sondern der fremde Mensch. Und Tanja? Fragte Corvin lachend. Sie wird doch nicht schädlicher sein als der Hase. Sie liebt und versteht das Werk. Ja, sie liebt und versteht es. Wenn sie nach meinem Tode den Garten bekommt und ihn bewirtschaftet, dann kann ich mir natürlich nichts Besseres wünschen. Nun, aber wenn sie, was Gott verhüte, heiratet, flüsterte Jegor Semjonitsch und sah Corvin erschrocken an. Das ist es ja eben. Sie wird heiraten, Kinder bekommen und dann ist keine Zeit mehr, an den Garten zu denken. Eins fürchte ich hauptsächlich. Sie heiratet irgendeinen jungen Menschen, der habgierig ist und den Garten Händlern in Pacht gibt. Und alles geht im ersten Jahr zum Teufel. In unserer Sache sind Weiber eine Gottesgeißel. Jegor Semjonitsch seufzte und schwieg ein wenig. Möglich, dass es Egoismus ist, aber ich will nicht, dass Tanja heiratet. Ich habe Angst. Zu uns kommt ein Pfand mit der Geige und fiedelt. Ich weiß, dass Tanja ihn nicht nimmt, aber ich kann ihn nicht sehen. Überhaupt bin ich schrecklich wunderlich, mein Bruder. Ich gestehe es ein. Jegor Semjonitsch stand auf und ging aufgeregt im Zimmer umher. Es war zu sehen, dass er etwas sehr Wichtiges sagen wollte, aber sich nicht entschließen konnte. »Ich habe dich innig lieb und will offen mit dir reden«, entschloss er sich endlich, die Hände in die Taschen steckend. »Zu einigen kitzligen Fragen verhalte ich mich ganz schlicht und sage geradezu, was ich denke. Ich kann sogenannte heimliche Gedanken nicht ausstehen. Ich sage dir offen, du bist der einzige Mensch, dem ich meine Tochter zu geben nicht fürchten würde. Du bist ein kluger Mensch, von Herz, und du würdest mein geliebtes Werk nicht im Verderben preisgeben. Und der Hauptgrund, ich liebe dich wie einen Sohn. Ich bin stolz auf dich. Wenn sich zwischen dir und Tanja ein Roman anbahnte, dann wäre ich sehr froh und glücklich sogar. Ich sage es geradezu ohne Ziererei, wie ein ehrlicher Mann.« Kovrin lachte. Jegor Semjonitsch öffnete die Tür, um hinauszugehen, und blieb auf der Schwelle stehen. »Wenn du und Tanja dann einen Sohn bekämet, würde ich einen Gartenkünstler aus ihm machen«, sagte er nachdenklich. »Übrigens sind das leere Hirngespinste. Gute Nacht.« Allein geblieben, legte sich Kovrin bequemer zurecht und legte die Aufsätze vor. Der eine trug den Titel »Von der Zwischenzeitkultur«, der andere »Einige Worte über die Bemerkungen des Herrn Z. über die Bearbeitung des Bodens zum neuen Garten«, der dritte »Noch einmal über die Okulation auf schlafendem Auge« und alle in dieser Art. Aber welch unruhiger, ungleicher Ton! Welche nervöse, fast krankhafte Ereiferung! Da ist ein Artikel mit der friedlichsten Überschrift und gleichgültigem Inhalt. Es wird darin über den russischen Antonovschen Apfelbaum gesprochen. Aber Jegor Semjonitsch fängt an mit »Audiatur altera pars« und schließt mit »Sapienti sat«. Und zwischen diesen Sprichwörtern eine ganze Fontäne verschiedener giftiger Worte an die Adresse eines gelehrten Ignoranten unserer patentierten Herren Gartenkünstler, welche die Natur von der Höhe ihres Katheders aus betrachten oder dessen Erfolg von Laien und Dilettanten geschaffen ist. Und hier, zur Unzeit das unaufrichtige Bedauern, dass Bauern, die Obst stehlen und dabei die Bäume beschädigen, nicht mehr mit Ruten geschlagen werden dürfen. Die Sache an sich ist schön, angenehm, gesund. Aber auch hier Leidenschaften und Kampf, dachte Corvin. Es scheint, als sind überall und auf allen Bahnen die denkenden Leute nervös und zeichnen sich durch erhöhte Empfindlichkeit aus. Wahrscheinlich muss es so sein. Ihm fiel Tanja ein, der Jegor Semjonitschs Aufsätze so gefallen. Sie ist von kleinem Wuchs, blass, mager, dass die Schulterknochen zu sehen sind, die Augen weit geöffnet, dunkel, klug, sehen immer nach etwas aus und suchen etwas. Sie geht wie ihr Vater mit kleinen, eiligen Schritten. Sie spricht viel, streitet gern und begleitet selbst die unbedeutenden Phrasen mit ausdrucksvoller Mimik und Gestikulation. Sie muss im höchsten Grade nervös sein. Corvin las weiter, aber er verstand nichts und gab es auf. Eine angenehme Erregung, dieselbe in der er unlängst Mazurka getanzt und der Musik gelauscht hatte, quälte ihn jetzt und rief viele Gedanken in ihm wach. Er erhob sich und fing an, im Zimmer umherzugehen, während er an den schwarzen Mönch dachte. Ihm fiel ein, wenn nur er allein diesen sonderbaren, übernatürlichen Mönch gesehen hat, so bedeutet dies, dass er krank ist und Halluzinationen hat. Die Vorstellung erschreckte ihn, aber nicht für lange. »Mir ist wohl, und ich tue niemand etwas zuleide, das heißt, meine Halluzinationen haben nichts Schlimmes«, dachte er, und ihm wurde wieder ganz gut. Dann setzte er sich auf den Divan, nahm den Kopf in die Hände, eine unbegreifliche Freude verhaltend, die sein ganzes Sein erfüllte. Dann ging er wieder umher und setzte sich an die Arbeit. Aber die Gedanken, die er aus den Büchern herauslas, befriedigten ihn nicht. Ihn verlangte nach etwas Gigantischem, Unermesslichem, Erschütterndem. Gegen Morgen entkleidete er sich und legte sich ins Bett. Ungern, aber man musste doch schlafen. Als Jegor Semjonitschs Schritte erschallten, der in den Garten ging, schellte Kovrin und ließ sich von dem Diener Wein bringen. Mit Genuss trank er einige Likörgläschen Lafitte. Dann deckte er sich bis an den Kopf zu. Sein Bewusstsein umnebelte sich und er schlief ein. Jegor Semjonitsch und Tanja zankten sich oft und sagten einander unangenehme Dinge. Eines Morgens hatten sie sich auch, irgendeiner Sache wegen, entzweit. Tanja fing an zu weinen und ging in ihr Zimmer. Sie kam weder zum Mittagessen noch zum Tee heraus. Jegor Semjonitsch ging zuerst wichtig und aufgeblasen umher, als wolle er zu verstehen geben, dass ihm die Interessen der Gerechtigkeit und Ordnung höher stehen als alles in der Welt. Aber bald verließ ihn seine Festigkeit und sein Mut sank. Traurig wanderte er im Garten umher und seufzte fortwährend, »Ach, mein Gott, mein Gott!« Und beim Abendbrot aß er nicht einen Bissen. Endlich klopfte er verlegen, von seinem Gewissen gepeinigt, an die verschlossene Tür und rief zaghaft, »Tanja! Tanja!« Und zur Antwort ließ sich hinter der Türe eine schwache, tränenmatte, aber doch entschiedene Stimme hören, »Lasst mich, bitte!« Die Stimmung der Herrschaft wurde von dem ganzen Hause reflektiert, selbst von den Leuten, die im Garten arbeiteten. Kovrin war in seine interessante Arbeit vertieft, aber schließlich wurde es ihm langweilig und peinlich. Um irgendwie die allgemeine schlechte Laune zu zerstreuen, beschloss er, sich einzumischen und klopfte gegen Abend bei Tanja an. Ihm wurde geöffnet. »Ei, ei, schämen Sie sich«, fing er scherzend an, verwundert in Tanjas verweintes, mit roten Flecken bedecktes, betrübtes Gesicht sehend. »Ist es denn wirklich so ernsthaft? Ei, ei!« »Wenn Sie wüssten, wie er mich quält«, sagte sie, und Tränen, brennende, reichliche Tränen strömten aus ihren großen Augen. »Er hat mich gequält«, fuhr sie fort, die Hände ringend. »Ich habe ihm nichts gesagt, nichts. Ich sagte nur, es sei nicht notwendig, überflüssige Arbeiter zu halten, wenn man Tagelöhne haben kann, wann man will. Die Arbeiter tun doch schon eine ganze Woche nichts. Ich sagte nur dies. Und er schrie los und sagte mir viel Kränkendes, tief Beleidigendes. Weshalb?« »Ei, genug«, sagte Kovrin, ihre Frisur ordnend. »Genug gezankt, geweint, genug davon. Man soll nicht lange zürnen, das ist nicht gut. Umso mehr, als er sie unendlich liebt.« »Er mich? Er hat mein ganzes Leben verdorben«, fuhr Tanja schluchzend fort. »Ich höre nichts als Kränkungen und Beleidigungen. Er hält mich für überflüssig in seinem Hause. Nun denn? Er hat recht. Morgen fahre ich fort und werde Telefonistin. Mag's drum sein.« »Aber, Sie müssen nicht weinen, Tanja. Sie müssen nicht. Liebe, Sie sind beide heftig und reizbar. Sie hatten beide Schuld. Kommen Sie, ich versöhne Sie.« Kovrin sprach freundlich und überzeugend. Aber sie fuhr fort, mit bebenden Schultern und ineinander gepressten Händen zu weinen, als hätte sie wirklich ein schreckliches Unglück betroffen. Ihm tat sie umso mehr leid, als ihr Kummer kein ernstlicher war und sie doch tief litt. Welche Kleinigkeiten reichten hin, dies Wesen für einen ganzen Tag, ja vielleicht für ein ganzes Leben unglücklich zu machen. Indem er Tanja tröstete, dachte Kovrin daran, dass er außer diesem Mädchen und ihrem Vater in der ganzen Welt keinen zu finden wusste, der ihn wie einen eigenen Angehörigen liebte. Wären nicht diese beiden Menschen, so hätte er, der in früher Kindheit Vater und Mutter verlor, vielleicht bis zum Tode nicht erfahren, was aufrichtiges Wohlwollen und jene naive, bedingungslose Liebe ist, die man nur für nahe, blutsverwandte Menschen hegt. Und er fühlte, dass seine halbkranken, erschütterten Nerven den Nerven dieses weinenden, erschauenden Mädchens entsprachen, wie das Eisen dem Magnet. Er hätte nie ein gesundes, kräftiges, rotbäckiges Weib lieben können, aber diese bleiche, schwache, unglückliche Tanja gefiel ihm. Und er strich ihr gern über das Haar und Schultern, drückte ihre Hände und trocknete ihre Tränen. Endlich hörte sie auf zu weinen. Noch lange beklagte sie sich über ihren Vater und ihr schweres, unerträgliches Leben in diesem Hause, indem sie Kovrin anflehte, sich in ihre Lage zu versetzen. Dann fing sie allmählich an zu lächeln und zu seufzen, dass Gott ihr solchen schlechten Charakter gegeben. Nachdem sie schließlich laut aufgelacht hatte, nannte sie sich eine Närrin und lief aus dem Zimmer. Als Kovrin ein wenig später in den Garten hinauskam, gingen Jegor Semjonitsch und Tanja schon, als wäre nichts geschehen, nebeneinander in den Alleen spazieren. Und beide aßen Roggenbrot mit Salz, da beide hungrig waren. Zufrieden, dass ihm die Rolle des Friedensstifters geglückt war, ging Kovrin in den Park. Als er nachdenkend auf einer Bank saß, hörte er Wagen rollen und Frauen lachen. Gäste kamen. Als die Abendschatten sich über den Garten legten, ließen sich undeutlich Geigenklänge und singende Stimmen hören. Und das erinnerte ihn an den schwarzen Mönch. Wo denn, in welchem Lande oder auf welchem Planeten schwebte jetzt diese optische Unmöglichkeit? Kaum fiel ihm die Legende ein und malte sich seine Einbildung die dunkle Erscheinung aus, die er auf dem Roggenfelde gesehen hatte, als hinter den Fichten, wie damals an der entgegengesetzten Seite, unhörbar, ohne das geringste Geräusch, ein Mann von mittlerem Wuchs mit unbedecktem grauem Haupt heraustrat. Ganz dunkel gekleidet und barfuß einem Bettler gleichend. Von seinem bleichen, totenähnlichen Gesicht hoben sich die schwarzen Brauen scharf ab. Grüßend das Haupt neigend, kam dieser Bettler oder Pilger geräuschlos zu der Bank und setzte sich. Und Kovrin erkannte den schwarzen Mönch in ihm. Einen Augenblick sahen beide einander an. Kovrin betroffen. Der Mönch aber wohlwollend und, wie damals, ein wenig listig, mit dem Ausdruck, als sei er auf seiner Hut. »Du bist doch eine Luftspiegelung«, fing Kovrin an zu sprechen. »Warum bist du hier und sitzest auf einer Stelle? In der Legende geht es nicht so zu.« »Das ist gleich«, antwortete der Mönch mit leiser Stimme, indem er ihm das Gesicht zuwandte. »Die Legende, die Luftspiegelung, ich, alles ist das Produkt deiner erregten Einbildungskraft. Ich bin ein Phantom.« »Das heißt, du existierst nicht?«, fragte Kovrin. »Denke, was du willst«, sagte der Mönch und lächelte schwach. »Ich existiere in deiner Einbildung, und deine Einbildung ist ein Teil der Natur, das heißt, ich existiere auch in der Natur.« »Du hast ein sehr altes, kluges und im höchsten Grade ausdrucksvolles Gesicht, als hättest du wirklich mehr als 1000 Jahre gelebt«, sagte Kovrin. »Ich wusste nicht, dass meine Einbildung fähig sei, solche Phänomene zu schaffen.« »Aber warum siehst du mich mit solchem Entzücken an? Gefall ich dir?« »Ja, du bist einer jener wenigen, die sich mit Recht Auserwählte Gottes nennen. Du dienst der ewigen Wahrheit. Deine Gedanken, Absichten, deine bemerkenswerte Wissenschaft und dein ganzes Leben tragen einen göttlichen, himmlischen Stempel, weil sie dem Vernünftigen und Schönen gewidmet sind. Das heißt, dem, was ewig ist.« »Du hast gesagt, der ewigen Wahrheit, aber ist den Menschen denn ewige Wahrheit erreichbar und nötig, wenn es kein ewiges Leben gibt?« »Es gibt ein ewiges Leben«, sagte der Mönch. »Du glaubst an die Unsterblichkeit der Menschen?« »Ja, gewiss. Euch Menschen erwartet eine große, glänzende Zukunft. Und je mehr solche wie du auf Erden sind, umso eher verwirklicht sich diese Zukunft. Ohne euch, Diener der höchsten Ursache, die bewusst frei leben, wäre die Menschheit nichts, sich in natürlicher Ordnung entwickelnd, hätte sie noch lange auf das Ende der Erdengeschichte zu warten. Ihr aber führt sie um einige Jahrtausende früher in das Reich der ewigen Wahrheit ein. Und darin liegt euer hohes Verdienst. In euch ist der Segen Gottes Fleisch geworden, welcher auf den Menschen ruht. Und welchen Zweck hat das ewige Leben? Fragte Kovrin. Wie jedes Leben, den Genuss. Wahrer Genuss ist in der Erkenntnis, und das ewige Leben bietet unzählige und unerschöpfliche Quellen der Erkenntnis. Und in diesem Sinne ist gesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn du wüsstest, wie angenehm es ist, dir zuzuhören, sagte Kovrin, vor Vergnügen die Hände reibend. Sehr erfreut. Aber ich weiß, wenn du gegangen bist, wird mich die Frage deiner Existenz beunruhigen. Du bist ein Phantom, eine Halluzination. Das heißt, ich bin psychisch krank, anormal. Wäre es selbst so, wozu sich beunruhigen? Du bist krank, weil du über deine Kraft gearbeitet hast und abgespannt bist. Und das heißt, du hast deine Gesundheit der Idee geopfert. Und die Zeit ist nahe, wo du ihr auch das Leben selbst hingibst. Was gibt es Besseres? Es ist das, wonach alle im Allgemeinen höher begabten, edlen Naturen streben. Kann ich mir selbst glauben, wenn ich weiß, dass ich psychisch krank bin? Weißt du denn, ob die genialen Leute, denen die ganze Welt glaubt, nicht auch Phantome gesehen haben? Sagen doch jetzt die Gelehrten, dass das Genie dem Wahnsinn verwandt ist. Mein Freund, gesund und normal sind nur die Gewöhnlichen, die Herdenmenschen. Erwägungen über das nervöse Zeitalter, Überarbeitung, Ausartung und so weiter können nur diejenigen ernstlich beunruhigen, die ihren Lebenszweck im Gegenwärtigen sehen, das heißt die Herdenmenschen. Die Römer sagten, mens sana in corpore sano. Nicht alles ist Wahrheit, was die Römer oder Griechen sagten. Erhöhte Stimmung, Erregung, Ekstase, alles, was die Propheten, Dichter, Märtyrer von den gewöhnlichen Leuten unterscheidet, ist der tierischen Seite des Menschen, das heißt seiner physischen Gesundheit, zuwider. Ich wiederhole, willst du gesund und normal sein, geh in die Herde. Seltsam. Du wiederholst, was mir selbst oft in den Sinn kommt, sagte Kovrin. Es ist, als hättest du meine geheimen Gedanken durchschaut und belauscht. Aber lass uns nicht von mir reden. Was verstehst du unter ewiger Wahrheit? Der Mönch antwortete nicht. Kovrin sah ihn an und konnte sein Gesicht nicht recht erkennen. Die Züge hatten sich verdunkelt und verschwammen. Danach verschwanden Kopf und Hände des Mönches. Sein Leib vermischte sich mit der Bank und der Abenddämmerung, und er verschwand ganz. »Die Halluzination ist vorüber«, sagte Kovrin und lachte. »Schade.« Er ging heiter und glücklich nach dem Hause zurück. Das Wenige, was der Mönch ihm gesagt hatte, schmeichelte nicht seiner Eigenliebe, aber seiner ganzen Seele, seinem ganzen Sein und Wesen. Ein Auserwählter sein, der ewigen Wahrheit dienen, in der Reihe derer stehen, die um einige tausend Jahre früher die Menschheit des Reiches Gottes würdig machten. Das heißt, die Menschen von einigen überflüssigen tausend Jahren des Kampfes, der Sünde, des Leidens befreien, alles der Idee hingeben, Jugend, Kräfte, Gesundheit, bereit sein, für das allgemeine Wohl zu sterben. Welch hohes, welch glückliches Los! Vor seinem Geiste zog seine reine, keusche, arbeitsvolle Vergangenheit vorüber. Er dachte daran, was er gelernt und was er andere gelehrt hatte, und fand, dass in den Worten des Mönches keine Übertreibung war. Tanja kam ihm durch den Park entgegen. Sie hatte schon ein anderes Kleid an. »Hier sind sie«, sagte sie, »und wir suchen sie.« »Aber was ist ihnen?« staunte sie, nachdem sie in sein begeistertes, strahlendes Gesicht gesehen und in die Augen, die voll Tränen standen. »Wie seltsam sie sind, Andriuscha.« »Ich bin zufrieden, Tanja«, sagte Kovrin, indem er ihr die Hände auf die Schultern legte. »Ich bin mehr als zufrieden. Ich bin glücklich. Tanja, liebe Tanja, Sie sind ein außerordentliches, sympathisches Wesen. Liebe Tanja, ich bin so froh, so froh.« Er küsste ihr leidenschaftlich beide Hände und fuhr fort. »Ich habe eben lichte, wunderbare, überirdische Augenblicke erlebt. Aber ich kann Ihnen nicht alles erzählen, denn Sie würden mich einen Verrückten nennen oder mir nicht glauben.« Wir wollen von Ihnen sprechen. Liebe, prächtige Tanja, ich liebe Sie. Und ich bin schon gewohnt, Sie zu lieben. Ihre Nähe, unsere zehnmaligen täglichen Begegnungen sind meiner Seele eine Notwendigkeit geworden. Ich weiß nicht, wie ich ohne Sie fertig werden soll, wenn ich wieder fahre. Nun, lachte Tanja, Sie vergessen uns in 2 Tagen. Wir sind kleine Leute und Sie ein großer Mensch. Nein. Reden wir ernsthaft, sagte er. Ich nehme Sie mit mir, Tanja. Ja, Sie kommen mit mir. Wollen Sie die meine sein? Nun, sagte Tanja und wollte wieder lachen, aber das Lachen gelang nicht und rote Flecke erschienen auf ihrem Gesicht. Sie atmete hastig und ging schnell, schnell, aber nicht ins Haus, sondern weiter in den Park. Ich habe nicht daran gedacht, nicht gedacht, sagte sie, die Hände wie verzweifelt zusammenpressend. Und Corvin ging hinter ihr her und sagte, immer mit demselben leuchtenden, begeisterten Gesicht, »Ich will Liebe, die mich ganz hinnimmt, und diese Liebe könne nur sie mir geben, Tanja. Ich bin glücklich, glücklich.« Sie war berauscht, bog sich, schrumpfte zusammen und sah mit einem Male um 10 Jahre älter aus, aber er fand sie schön und sprach laut sein Entzücken aus, »Wie gut sie ist.« Nachdem Jegor Semjonitsch von Kovrin erfahren, dass ich nicht nur einen Roman entsponnen hatte, sondern dass sogar Hochzeit sein sollte, ging er lange von einer Ecke zur anderen und suchte seine Erregung zu verbergen. Seine Hände zitterten. Sein Hals wurde dick und rot. Er ließ seinen Jagdwagen anspannen und fuhr irgendwo hin. Als Tanja sah, wie er auf die Pferde einschlug und wie tief, fast bis auf die Ohren, er die Mütze gezogen hatte, verstand sie seine Stimmung, schloss sich in ihrem Zimmer ein und weinte. Den ganzen Tag. In den Orangerien reiften schon Pfirsiche und Pflaumen. Die Verpackung und Förderung dieses zarten, empfindlichen Frachtgutes nach Moskau erforderte viel Aufmerksamkeit, Mühe und Arbeit. Da der Sommer sehr heiß und trocken war, musste jeder Baum begossen werden, wofür viel Zeit und Arbeitskraft draufging. Und es zeigten sich Raupen in Mengen, welche die Arbeiter und auch Jegor Semjonitsch und Tanja zum größten Ekel Kovrins direkt mit den Fingern totdrückten. Bei alledem mussten noch die Herbstbestellungen auf Obst und Bäume angenommen und eine große Korrespondenz geführt werden. Und gerade in der heißesten Zeit, als man einen freien Augenblick zu haben schien, fingen die Feldarbeiten an, die dem Garten mehr als die Hälfte der Arbeiter entzogen. Der stark verbrannte, abgeplagte, ärgerliche Jegor Semjonitsch jagte bald in den Garten, bald aufs Feld und schrie, er werde in Stücke gerissen und wolle sich eine Kugel durch die Stirn schießen. Und dazu noch die Plackerei mit der Aussteuer, der die Pesotskis nicht geringe Bedeutung beilegten. Vom Klappern der Scheren, vom Rasseln der Nähmaschinen, vom Dunst der Plätteisen und den Launen der Modistin, einer nervösen, empfindlichen Dame, schwindelte allen im Hause. Und wie absichtlich kamen jeden Tag Gäste, die unterhalten, verköstigt und sogar nachts dabehalten werden mussten. Aber alle diese Plagen gingen unbemerkt, wie im Nebel vorüber. Tanja fühlte sich so, als hätten Liebe und Glück sie unerwartet überrumpelt, obwohl sie seit ihrem 14. Jahr überzeugt war, dass Kovrin gerade sie heiraten werde. Sie staunte, konnte es nicht begreifen, glaubte sich selbst nicht. Bald überströmt sie eine Freude, als möchte sie in die Wolken fliegen und dort Gott danken. Bald fällt ihr plötzlich ein, dass sie im August von dem heimischen Nest scheiden und den Vater verlassen soll. Oder ihr kommt, Gott weiß woher, der Gedanke, dass sie unbedeutend, gering und eines so großen Mannes wie Kovrin unwert ist. Und sie geht in ihr Zimmer, schließt sich ein und verweint einige Stunden. Sind Gäste da, scheint es ihr plötzlich, Kovrin sei ungewöhnlich schön. Und alle Damen seien in ihn verliebt und beneiden sie. Und ihre Seele füllt sich mit Entzücken und Stolz, als hätte sie die ganze Welt besiegt. Aber er braucht nur irgendein Fräulein freundlich anzulächeln, so zittert sie schon vor Eifersucht, geht in ihr Zimmer und wieder Tränen. Diese neuen Empfindungen hatten sich ihrer ganz und gar bemächtigt. Sie half dem Vater mechanisch und bemerkte weder Pfirsiche, noch Raupen, noch Arbeiter, noch wie schnell die Zeit verging. Mit Jegor Semjonitsch ging fast dasselbe vor. Er arbeitete von Morgen bis zur Nacht, eilte immer irgendwohin, geriet außer sich, war aufgebracht, aber alles wie in einem Zauberhalbschlaf. Es war, als wären 2 Menschen in ihm. Der eine, der wirkliche Jegor Semjonitsch, der aufgebracht war und sich in Verzweiflung an den Kopf griff, wenn er Iwan Karlowitsch zuhörte, der ihm irgendeine Unordnung meldete. Und der andere, der nicht wirkliche, wie halb berauschte, der plötzlich ein sachliches Gespräch mitten im Mord abbrach, dem Gärtner auf die Schulter klopfte und zu murmeln anfing. Was man auch sage, das Blut bedeutet viel. Seine Mutter war eine wunderbare, sehr edle und sehr kluge Frau. Es war ein Genuss, ihr gutes, klares, engelreines Gesicht zu sehen. Sie malte schön, dichtete, sprach 5 fremde Sprachen, sang. Die ärmste himmlische Seligkeit ihr starb an der Schwindsucht. Der nicht wirkliche Jegor Semjonitsch seufzte und fuhr nach einigem Schweigen fort. Als er ein Knabe war und bei mir aufwuchs, hatte er ein ebensolch klares, gutes Engelsgesicht. Sein Bild, seine Bewegungen, seine Redeweise sind zart und elegant, wie bei der Mutter. Und der Verstand? Er hat uns immer durch seinen Verstand in Erstaunen gesetzt. Und um das zu sagen, nicht umsonst ist er Magister. Nicht umsonst. Und pass auf, Iwan Karlitsch, was er in 10 Jahren sein wird. Mit der Hand reicht man nicht hinan. Aber da besinnt sich der wirkliche Jegor Semjonitsch plötzlich, macht ein schreckliches Gesicht, greift sich an den Kopf und schreit: Teufel! Versudelt, verschändelt, verschmutzt, der Garten ist verloren! Um den Garten ist's geschehen! Aber Kovrin arbeitete, mit der früheren Hingabe, und bemerkte die Unruhe nicht. Die Liebe goss nur Öl ins Feuer. Nach jedem Wiedersehen mit Tanja ging er beglückt und begeistert in sein Zimmer und griff nach dem Buch oder Manuskript mit derselben Leidenschaftlichkeit, mit der er eben Tanja geküsst und ihr seine Liebe gestanden hatte. Das, was der schwarze Mönch von den Auserwählten Gottes, von der ewigen Wahrheit, von der glänzenden Zukunft der Menschheit gesagt hatte, gab seiner Arbeit eine ungewöhnliche, besondere Bedeutung und erfüllte seine Seele mit Stolz, mit dem Bewusstsein eigener Größe. Ein- oder zweimal in der Woche traf er im Hause oder im Park den schwarzen Mönch und unterhielt sich lange mit ihm. Aber das erschreckte ihn nicht, sondern entzückte ihn im Gegenteil. Denn er war bereits selbst überzeugt, dass solche Gesichter nur auserwählte, hervorragende Menschen heimsuchen, die sich dem Dienste der Idee gewidmet haben. Einmal erschien der Mönch zur Mittagszeit und setzte sich im Esszimmer ans Fenster. Kovrin war erfreut und führte das Gespräch mit Jegor Semjonitsch und Tanja sehr geschickt auf etwas, das dem Mönch interessant sein könnte. Der Mönch hörte zu und neigte freundlich das Haupt. Und Jegor Semjonitsch und Tanja hörten auch zu und lächelten heiter, ohne zu argwöhnen, dass Kovrin nicht mit ihnen, sondern mit seiner Halluzination redete. Unmerklich kam Maria Himmelfahrt heran und danach auch der Hochzeitstag, der nach Jegor Semjonitschs beharrlichem Wunsche mit Gekrach gefeiert wurde, das heißt mit einem sinnlosen Getöse, das 2x24 Stunden dauerte. Für 3000 wurde gegessen und getrunken. Aber bei der schlechten Musik, den geschrienen Toasts und dem Gelaufe der Lakaien, bei dem Lärm und dem Gedränge, hatte man kein Verständnis für den Geschmack der teuren Weine und der wunderbaren, aus Moskau verschriebenen Leckerbissen. Einmal, in einer der langen Winternächte, lag Kovrin im Bett und las einen französischen Roman. Die arme Tanja, der abends der Kopf wehgetan hatte, weil sie es nicht gewohnt war, in der Stadt zu leben, schlief längst und sprach dann und wann im Schlaf unzusammenhängende Sätze. Es schlug 3 Uhr. Kovrin löschte das Licht und legte sich, lag lange mit geschlossenen Augen, aber konnte deshalb nicht einschlafen, wie es ihm vorkam, weil es im Schlafzimmer sehr heiß war und Tanja im Schlafe redete. Gegen 4:30 zündete er wieder das Licht an und erblickte den schwarzen Mönch, welcher im Sessel an seinem Bett saß. »Guten Tag«, sagte der Mönch, und fragte nach kurzem Schweigen, »woran denkst du jetzt?« »An den Ruhm«, antwortete Kovrin. »In dem französischen Roman, den ich eben las, wird ein Mensch dargestellt, ein junger Gelehrter, der Torheiten treibt und vor Sehnsucht nach Ruhm vergeht. Mir ist diese Sehnsucht unverständlich.« »Weil du klug bist. Du verhältst dich zum Ruhm gleichgültig, wie zu einem Spielzeug, das dich nicht interessiert.« »Ja, das ist wahr.« »Die Berühmtheit lächelt dich nicht an. Was ist denn Schmeichelhaftes, Ergötzliches oder Erbauliches daran, dass der Name in ein Grabdenkmal eingemeißelt wird und die Zeit dann die Inschrift samt der Vergoldung verwischt? Und glücklicherweise sind euer zu viele, als dass das schwache, menschliche Gedächtnis eure Namen behalten könnte.« »Gewiss«, stimmte Kovrin bei, »und wozu auch ihre Gedenken? Aber lass uns von anderem sprechen, zum Beispiel vom Glück. Was ist Glück?« Als die Uhr 5 schlug, saß er auf dem Bett, die Füße auf den Teppich herabhängend, und sprach sich an den Mönch wendend: Im Altertum erschrak ein glücklicher Mensch schließlich vor seinem Glück, so groß war es. Und um die Götter zu versöhnen, brachte er ihnen seinen Lieblingsring zum Opfer. Weißt du, auch mich, wie auch Polykrates, fängt mein Glück an, ein wenig zu beunruhigen. Es scheint mir seltsam, dass ich vom Morgen bis zur Nacht nur Freude empfinde. Sie erfüllt mich ganz und erstickt alle übrigen Gefühle. Ich weiß nicht, was Kummer, Traurigkeit oder Langeweile ist. Ich kann nicht schlafen. Ich leide an Schlaflosigkeit. Aber ich habe keine Langeweile. Im Ernst, es fängt an, bedenklich zu werden. Aber warum? Staunte der Mönch. Ist denn Freude ein übernatürliches Gefühl? Soll sie denn nicht ein normaler Zustand des Menschen sein? Je höher die intellektuelle und moralische Entwicklung des Menschen ist, je freier er ist, umso mehr Freude macht ihm das Leben. Sokrates, Diogenes, Marc Aurel empfanden Freude, aber nicht Traurigkeit. Und der Apostel sagt, freut euch immer. Freu dich denn und sei glücklich. Aber wenn plötzlich die Götter zürnen, scherzte Kovrin und lachte, wenn sie mir meinen Komfort nehmen und mich frieren und hungern lassen, so wird das schwerlich nach meinem Geschmack sein. Tanja war indessen aufgewacht und sah ihren Mann mit Bestürzung und Schrecken an. Er sprach. Nach dem Sessel gewandt, gestikulierte und lachte, seine Augen glänzten und in seinem Lachen war etwas Seltsames. »Andrjuscha, mit wem sprichst du?« fragte sie, ihn an der Hand fassend, die er gegen den Mönch ausstreckte. »Andrjuscha, mit wem?« »Mit wem?« fragte er betroffen. »Mit dem da. Da sitzt er«, sagte er, auf den Sessel deutend. »Niemand ist hier. Niemand. Andrjuscha, du bist krank.« Tanja umarmte ihren Mann und schmiegte sich an ihn, als wolle sie ihn vor der Erscheinung schützen und bedeckte ihm die Augen mit der Hand. »Du bist krank«, schluchzte sie auf, am ganzen Körper zitternd. »Verzeih mir, lieber Teurer, aber ich habe längst bemerkt, dass deine Seele durch irgendetwas verstimmt ist. Du bist psychisch krank, Andrjuscha.« Ihr Zittern teilte sich ihm mit. Er blickte noch einmal nach dem Sessel, welcher schon leer war, fühlte plötzlich eine Schwäche in Armen und Beinen, erschrak und fing an, sich anzukleiden. »Das ist nichts, Tanja, das ist nichts«, murmelte er zitternd. »Wirklich, ich bin ein wenig krank, ich muss es mir endlich eingestehen.« »Ich habe es längst bemerkt. Und Papa hat es bemerkt«, sagte sie, indem sie das Schluchzen zurückzuhalten suchte. »Du redest mit dir selbst, lächelst so sonderbar, schläfst nicht. Oh mein Gott, hilf uns«, rief sie voll Entsetzen. »Aber fürchte dich nicht, Andrjuscha, fürchte dich nicht. Um Gottes Willen, fürchte dich nicht.« Sie fing an, sich anzukleiden. Erst jetzt, indem er sie ansah, begriff Kovrin die ganze Gefährlichkeit der Lage, begriff, was der schwarze Mönch und die Unterhaltung mit ihm bedeutete. Ihm war es jetzt klar, dass er wahnsinnig war. Beide hatten sich, ohne zu wissen weshalb, angezogen und gingen in den Saal, sie voran, er hinter ihr. Durch ihr Schluchzen erweckt, stand hier schon Jegor Semjonitsch, der bei ihnen zu Besuch war, im Schlafrock, mit einem Licht in der Hand. »Fürchte dich nicht, Andrjuscha«, sagte Tanja, wie im Fieber zitternd, »fürchte dich nicht. Papa, es geht alles vorüber, alles vorüber.« Kovrin konnte vor Bewegung nicht sprechen. Er wollte in scherzendem Ton zu seinem Schwiegervater sagen, »Gratulieren Sie mir! Wie es scheint, bin ich verrückt geworden!« Aber er bewegte nur die Lippen und lächelte bitter. Um 9 Uhr morgens bekleideten sie ihn mit Paletot und Pelz, hüllten ihn in ein Schal und brachten ihn in einem Wagen zum Doktor. Er begann eine Kur. Wieder kam der Sommer, und der Arzt verordnete, aufs Land zu fahren. Kovrin war bereits gesund, hatte aufgehört, den schwarzen Mönch zu sehen, und es fehlte nur noch, dass seine körperlichen Kräfte erstarkten. Beim Schwiegervater auf dem Lande lebend, trank er viel Milch, arbeitete nur 2 Stunden am Tage, trank keinen Wein und rauchte nicht. Am Ilientage wurden abends im Hause die Vigilien abgehalten. Als der Küster dem Geistlichen das Rauchfass gab, duftete es in dem alten, riesigen Saal nach Kirchhof, und Kovrin wurde es lästig. Er ging in den Garten. Ohne die üppigen Blüten zu beachten, ging er im Garten spazieren, setzte sich auf eine Bank und ging dann weiter in den Park. Am Fluss angelangt, ging er hinunter und stand dort in Sinnen verloren, aufs Wasser blickend. Die finsteren Fichten mit den zottigen Wurzeln, die ihn hier im vergangenen Jahr so jung, froh und munter sahen, flüsterten jetzt nicht, sondern standen stumm und regungslos, als kennten sie ihn nicht. Und wirklich, sein Kopf war geschoren. Er hatte nicht mehr das lange, schöne Haar. Der Gang war matt. Das Gesicht war im Vergleich zum vorigen Jahr voller und blasser geworden. Über den Steg ging er nach dem jenseitigen Ufer. Da, wo im vorigen Jahr der Roggen war, lag jetzt gemähter Hafer in Schwaden. Die Sonne war schon untergegangen und weit am Horizont flammte ein schönes Abendrot, das für morgen windiges Wetter verkündete. Es war still. Nach jener Richtung schauend, wo sich im vorigen Jahr der schwarze Mönch zuerst gezeigt hatte, stand Kovrin etwa 20 Minuten, bis das Abendrot zu verlöschen begann. Als er matt und unbefriedigt nach Hause kam, waren die Vigilien schon vorbei. Jegor Semjonitsch und Tanja saßen auf den Stufen der Terrasse und tranken Tee. Sie sprachen über etwas. Aber als sie Kovrins ansichtig wurden, schwiegen sie plötzlich. Und er schloss aus ihren Gesichtern, dass sie von ihm gesprochen hatten. »Ich denke, es ist schon Zeit für dich, Milch zu trinken«, sagte Tanja zu ihrem Manne. »Nein, es ist noch nicht Zeit«, antwortete er, indem er sich auf die unterste Stufe setzte. »Trink selbst, ich will nicht!« Tanja wechselte einen unruhigen Blick mit dem Vater und fragte in entschuldigendem Tone, »Du hast doch selbst bemerkt, dass dir die Milch von Nutzen ist.« »Ja, von großem Nutzen«, lachte Kovrin plötzlich. »Ich gratuliere euch. Seit Freitag habe ich schon um 1 Pfund zugenommen.« Er drückte mit den Händen stark den Kopf und sagte bekümmert, »Warum? Warum kuriert ihr mich? Brompräparate, Müßiggang, warme Bäder, Aufsicht, kleinliche Furcht um jeden Schluck, um jeden Schritt, alles das macht mich schließlich zum Idioten. Ja, ich war wahnsinnig. Ich hatte Größenwahn, aber dafür war ich heiter, mutig und sogar glücklich. Ich war interessant und originell. Jetzt bin ich vernünftiger und solider geworden. Aber dafür bin ich so wie alle. Ich bin eine Mittelmäßigkeit. Es ist mir lästig, so zu leben.« »Oh, wie grausam seid ihr alle mit mir verfahren. Ich sah Halluzinationen. Aber wen störte das? Ich frage, wen störte das?« »Gott weiß, was du redest«, seufzte Jegor Semjonitsch. »Sogar zuzuhören ist langweilig.« »Hören Sie nicht zu!« Die Anwesenheit von Leuten, besonders von Jegor Semjonitsch, reizte Kovrin jetzt bereits. Er antwortete ihm trocken, ja sogar grob, und sah ihn nicht anders als spöttisch oder voller Hass an. Und Jegor Semjonitsch war betroffen und hüstelte verlegen, obwohl er von keiner Schuld seinerseits wusste. Ohne zu begreifen, weshalb ihre lieben, herzlichen Beziehungen sich so schroff verändert hatten, schmiegte sich Tanja an den Vater und sah ihm beunruhigt in die Augen. Sie wollte verstehen und konnte nicht. Und klar war ihr nur, dass ihre Beziehungen von Tag zu Tag schlechter und schlechter wurden, dass ihr Vater in letzter Zeit stark gealtert war und dass ihr Mann reizbar, launisch, zanksüchtig und uninteressant geworden war. Sie konnte nicht mehr lachen und singen, aß nichts beim Mittagessen, schlief ganze Nächte lang nicht, etwas Schreckliches erwartend, und quälte sich so ab, dass sie einmal vom Mittag bis zum Abend in einer Ohnmacht lag. Bei der Abendmesse schien es ihr, als weine ihr Vater, und jetzt, wo sie zu dreien auf der Terrasse saßen, tat sie sich Gewalt an, um nicht daran zu denken. Wie glücklich waren Buddha und Mohammed oder Shakespeare, dass gute Verwandte und Doktoren sie nicht von ihrer Ekstase und Begeisterung heilten, sagte Kovrin. Hätte Mohammed Bromkali für die Nerven genommen, nur 2 Stunden am Tage gearbeitet und Milch getrunken, so wäre von diesem merkwürdigen Menschen ebenso wenig geblieben wie von seinen Hunden. Doktoren und gute Verwandte machen schließlich, dass die Menschheit abstumpft, die Mittelmäßigkeit für Genie gehalten wird und die Zivilisation zugrunde geht. Wenn ihr wüsstet, sagte er verdrießlich, wie dankbar ich euch bin. Er empfand eine starke Erregung und stand, um nicht zu viel zu sagen, schnell auf und ging ins Haus. Es war still. Und durch die offenen Fenster zog vom Garten das Aroma des Tabaks und der Jalape herein. Im großen, bunten Saale lag der Mondschein in bunten Flecken auf dem Boden und dem Klavier. Kovrin musste an die Entzückungen des vorigen Sommers denken, als es auch so nach Jalape duftete und der Mond in die Fenster schien. Um die vorjährige Stimmung zurückzurufen, ging er schnell in sein Kabinett, rauchte eine starke Zigarre und befahl dem Diener, Wein zu bringen. aber von der Zigarre wurde es ihm bitter und widerlich im Munde, und der Wein hatte nicht den Geschmack wie im vorigen Jahr. Und was die Entwöhnung tut. Von der Zigarre und zwei Schluck Wein schwindelte ihm, und er bekam Herzklopfen, so dass er Brumkali nehmen musste. Vor dem Schlafengehen sagte Tanja zu ihm, »Der Vater vergöttert dich. Du zürnst ihm irgendweswegen, und das nimmt ihn sehr mit. Sieh, er altert nicht nach Tagen, sondern nach Stunden. Ich flehe dich an, Andrjuscha, um Gottes willen, um deines verstorbenen Vaters willen, um meiner Ruhe willen. Sei freundlich zu ihm.« »Ich kann nicht und ich will nicht.« »Aber warum?« fragte Tanja, die anfing, am ganzen Leibe zu zittern. »Erkläre es mir, warum?« »Weil er mir nicht sympathisch ist, das ist alles«, sagte Kovri nachlässig und zuckte die Schultern. »Aber wir wollen nicht von ihm sprechen, er ist dein Vater.« »Ich kann es nicht verstehen«, sagte Tanja, indem sie die Hände an die Schläfe presste und auf einen Punkt starrte. »Etwas Unbegreifliches, Schreckliches geht in unserem Hause vor. Du hast dich so verändert, bist dir selbst nicht mehr ähnlich. Du, ein kluger, ungewöhnlicher Mensch, regst dich um Bagatellen auf, mengst dich in leeres Geschwätz, Kleinigkeiten reizen dich, dass man sich manchmal wundert und es nicht glauben will. Bist du's wirklich?« »Nun, sei nicht böse«, fuhr sie fort, erschreckt durch ihre Worte und ihm die Hände küssend. »Du bist klug, gut, edel. Du wirst gerecht zum Vater sein. Er ist so gut.« »Er ist nicht gut, sondern gutmütig. Vaudeville-Onkelchen in der Art deines Vaters, mit satten, gutmütigen Physiognomien, ungewöhnlich gastfreundlich und wunderlich, rührt mich früher mal und macht mich lachen in Geschichten, Vaudevilles und im Leben. Aber jetzt sind sie mir zuwider. Es sind Egoisten bis ins Mark der Knochen. Widerwärtiger als alles ist mir ihre Sattheit und dieser rein viehische oder schweinische Magenoptimismus.« Tanja setzte sich aufs Bett und legte den Kopf auf das Kissen. »Das ist eine Folter«, sagte sie. Und es war ihre Stimme anzumerken, dass sie schon äußerst ermüdet war und dass ihr das Sprechen schwer wurde. »Seit dem Winter nicht einen ruhigen Augenblick. Das ist doch schrecklich, mein Gott. Ich leide.« »Ja, gewiss, ich bin ein Herodes. Und du und dein Väterchen, ägyptische Säuglinge, gewiss.« Sein Gesicht erschien Tanja unschön und unangenehm. Hass und ein spöttischer Ausdruck standen ihm nicht. Ja, sie hatte auch früher schon bemerkt, dass in seinem Gesicht bereits etwas fehlte. Als hätte sich, seitdem er das Haar schor, auch sein Gesicht verändert. Sie wollte ihm etwas Kränkendes sagen, aber kaum ertappte sie sich auf dieser feindseligen Empfindung, als sie erschrak und das Schlafzimmer verließ. Kovrin hatte einen eigenen Lehrstuhl bekommen. Die Antrittsvorlesung war auf den 2. Dezember festgelegt und diese Bekanntmachung war im Universitätskorridor ausgehängt. Aber an dem festgesetzten Tage benachrichtigte er den Studieninspektor durch ein Telegramm, dass er die Vorlesung krankheitshalber nicht halten könne. Ihm kam Blut aus dem Halse. Er spuckte Blut. Aber es geschah zweimal im Monat, dass es reichlich floss. Und dann wurde er außerordentlich schwach und fiel in einen Schlummerzustand. Diese Krankheit erschreckte ihn nicht sehr, denn ihm war bekannt, dass seine verstorbene Mutter mit derselben Krankheit 10 Jahre und sogar länger gelebt hatte. Und die Ärzte versicherten, es sei nicht gefährlich und rieten nur, sich nicht aufzuregen, ein geregeltes Leben zu führen und wenig zu sprechen. Im Januar fand die Vorlesung aus demselben Grunde wieder nicht statt. Und im Februar war es schon zu spät, noch den Kursus anzufangen. Er musste auf das kommende Jahr verschoben werden. Er lebte nicht mehr mit Tanja, sondern mit einer anderen Frau, die 2 Jahre älter war als er und ihn wie ein Kind wartete. Seine Stimmung war friedlich und ergeben. Er ordnete sich gern unter. Und als Varvara Nikolajewna, so hieß seine Freundin, vorhatte, ihn nach der Krim zu bringen, stimmte er zu, obwohl er das Vorgefühl hatte, dass aus dieser Reise nichts Gutes werden würde. Sie kamen abends in Sjewastopol an und blieben in einem Hotel, um auszuruhen und morgen nach Jalta weiterzufahren. Beide hatte die Reise ermüdet. Varvara Nikolajewna hatte Tee getrunken, legte sich zu Bett und schlief bald ein. Aber Kovrin legte sich nicht hin. Noch zu Hause, etwa eine Stunde vor der Fahrt zum Bahnhofe, hatte er von Tanja einen Brief bekommen, und sich nicht entschließen können, ihn zu öffnen. Und jetzt lag er in seiner Seitentasche und der Gedanke an ihn regte ihn unangenehm auf. Aufrichtig, in der Tiefe seiner Seele, hielt er seine Verheiratung mit Tanja jetzt für einen Irrtum, war zufrieden, dass er endgültig mit ihr auseinander war. Und die Erinnerung an diese Frau, die schließlich zu einer wandelnden, lebenden Reliquie geworden war, in der, wie es ihm schien, schon alles tot war, außer den großen, starr blickenden, klugen Augen. Die Erinnerung an sie erregte in ihm allein Mitleid und Verdruss über sich selbst. Die Handschrift auf dem Kuvert erinnerte ihn daran, wie er vor 2 Jahren ungerecht und grausam gegen sie gewesen war, wie er an ganz unschuldigen Leuten seine seelische Leere, Langeweile, Einsamkeit und Unzufriedenheit mit dem Leben ausgelassen hatte. Gleichzeitig fiel ihm ein, wie er einmal seine Dissertation und alle während seiner Krankheit geschriebenen Artikel in kleine Fetzen zerriss und sie zum Fenster hinauswarf, und die im Winde flatternden Fetzen sich an Bäume und Blumen hefteten. In jedem Zeilchen sah er seltsame, auf nichts begründete Prätension, leichtfertige Keckheit, Vermessenheit, Größenwahn. Und das brachte solchen Eindruck auf ihn hervor, als hätte er die Beschreibung all seiner Fehler gelesen. Aber als das letzte Heftchen zerrissen und aus dem Fenster geflattert war, wurde ihm plötzlich verdrießlich und bitter zumute. Er ging zu seiner Frau und sagte ihr viel Unangenehmes. Mein Gott, wie hatte er sie gequält? In dem Wunsche, ihr Schmerz zu bereiten, sagte er ihr einmal, dass ihr Vater in ihrem Roman eine wenig rühmliche Rolle gespielt habe, denn er habe ihn gebeten, sie zu heiraten. Jegor Semjonitsch, der das zufällig hörte, kam ins Zimmer gelaufen und konnte vor Verzweiflung kein Wort sprechen, sondern trampelte nur auf der Stelle herum und brüllte so seltsam, als hätte er die Sprache verloren. Und Tanja, den Vater anflehend, schrie mit herzzerreißender Stimme auf und fiel in Ohnmacht. Das war hässlich. Alles kam ihm ins Gedächtnis zurück beim Anblick der bekannten Handschrift. Kovrin ging auf den Balkon. Das Wetter war still und warm, und es roch nach dem Meere. Die wunderbare Bucht spiegelte Mond und Lichter wider und hatte eine Farbe, für die schwer eine Benennung zu finden ist. Es war eine zarte und weiche Vereinigung des Blauen mit dem Grünen. Stellenweise glich das Wasser in der Farbe blauem Vitriol, und stellenweise war es, als hätte sich der Mondschein verdichtet und erfülle samt dem Wasser die Bucht. Aber im Allgemeinen, welch Übereinstimmung der Farben, welche friedliche, ruhige und hohe Stimmung. In der Etage unter dem Balkon schienen die Fenster geöffnet zu sein, denn deutlich ließen sich Frauenstimmen und Lachen vernehmen. Offensichtlich fand dort eine kleine Abendgesellschaft statt. Kovrin tat sich Gewalt an, öffnete den Brief und las in sein Zimmer gehend: »Eben ist mein Vater gestorben. Dir bin ich dafür verpflichtet, denn du hast ihn getötet. Unser Garten verfällt, schon wirtschaften Fremde darin. Das heißt, es geschieht das, was mein armer Vater so fürchtete. Auch dafür bin ich dir verpflichtet. Ich hasse dich mit meiner ganzen Seele und wünsche, dass du bald zugrunde gehst. Oh, wie ich leide. Unerträglicher Schmerz brennt in meiner Seele. Sei du verflucht. Ich nahm dich für einen ungewöhnlichen Menschen, für ein Genie. Ich liebte dich, aber du erwiesest dich als Verrückter.« Kovrin konnte nicht weiterlesen, zerriss den Brief und warf ihn fort. Eine Unruhe, die der Furcht glich, bemächtigte sich seiner. Hinter dem Schirm schlief Varvara Nikolajewna und es war zu hören, wie sie atmete. Aus der unteren Etage erklangen Frauenstimmen und Gelächter, aber er hatte eine Empfindung, als wäre in dem ganzen Hotel außer ihm nicht eine lebende Seele. Weil ihn die arme, unglückliche, schmerzgetroffene Tanja in ihrem Briefe verflucht und sein Verderben gewünscht hatte, war ihm sehr schwer zumute. Und er sah flüchtig nach der Tür, als fürchte er, es könne wieder jene unbekannte Macht ins Zimmer treten und über ihn verfügen, welche vor etwa 2 Jahren so viel Vernichtung in seinem und seiner nächsten Leben hervorgebracht hatte. Er wusste schon aus Erfahrung, dass, wenn seine Nerven unruhig wurden, das beste Mittel Arbeit war. Er muss sich an den Tisch setzen und sich um jeden Preis zwingen, seine Gedanken auf einen Punkt zu konzentrieren. Er langte ein Heftchen aus seinem roten Portefeuille, in welchem der Konspekt einer kleinen kompilatorischen Arbeit skizziert war, die er sich für den Fall ausgedacht hatte, dass es ihm in der Krim ohne Arbeit langweilig werde. Er setzte sich an den Tisch und beschäftigte sich mit diesem Konspekt, Und es war ihm, als kehre ihm die friedliche, ergebene, gleichgültige Stimmung zurück. Das Heftchen mit dem Konspekt führte sogar zum Nachdenken über die Richtigkeit der Welt. Er dachte daran, wie viel das Leben für das unbedeutende oder äußerst gewöhnliche Gute, das es dem Menschen geben kann, nimmt. Um zum Beispiel mit 40 einen Lehrstuhl zu bekommen, ein gewöhnlicher Professor zu sein, in fader, langweiliger, schwerer Sprache gewöhnliche und dabei fremde Gedanken auszulegen. Mit einem Wort, um die Stellung eines mittelmäßigen Gelehrten zu erreichen, musste er, Kovrin, 15 Jahre studieren, Tag und Nacht arbeiten, eine schwere psychische Krankheit überstehen, eine missglückte Ehe erleben und alle möglichen Torheiten und Ungerechtigkeiten begehen, an die nicht denken zu müssen angenehm wäre. Kovrin erkannte jetzt selbst ganz klar, dass er eine Mittelmäßigkeit war und hätte sich gern damit ausgesöhnt, denn seiner Meinung nach sollte jeder Mensch mit dem zufrieden sein, was er ist. Der Konspekt hätte ihn ganz beruhigt. Aber der zerrissene Brief schimmerte weiß auf dem Fußboden und störte seine Konzentration. Er stand hinter dem Tisch auf, sammelte die Brieffetzen auf und warf sie aus dem Fenster. Aber vom Meere wehte ein leichter Wind und die Fetzen verstreuten sich auf das Fensterbrett. Wieder bemächtigte sich seiner eine Unruhe, die der Furcht glich, und ihm war wieder, als sei außer ihm keine Seele im Hotel. Er ging auf den Balkon, wie lebend, sah ihn die Bucht mit einer Menge hell, dunkel, türkisblauer und feuriger Augen an und lockte ihn zu sich. Wirklich, es war heiß und schwül, und nichts hinderte ihn zu baden. Plötzlich fing in der Etage unter dem Balkon eine Geige an zu spielen, und zwei weiche Frauenstimmen sangen. Das war etwas Bekanntes. In der Romanze, die unten gesungen wurde, war von einem in der Einbildung kranken Mädchen die Rede, das nachts im Garten geheimnisvolle Klänge hörte und sie für eine heilige, uns Sterblichen, unbegreifliche Harmonie hielt. Kovrin versetzte es den Atem. Das Herz presste sich vor Gram zusammen und eine wundersame, süße Freude, die er lange vergessen, durchzitterte seine Brust. Eine hohe, schwarze Säule, einem Wirbel oder einer Wasserhose gleich, zeigte sich auf dem jenseitigen Ufer der Bucht. In schrecklicher Geschwindigkeit bewegte sie sich über die Bucht in Richtung des Hotels, immer kleiner und dunkler werdend, und Kovrin konnte kaum zur Seite treten, um Platz zu machen. Der Mönch mit unbedecktem, grauem Haupt und schwarzen Brauen, barfuß, die Hände auf der Brust gekreuzt, zog vorüber und blieb mitten im Zimmer stehen. »Warum hast du mir nicht geglaubt?« fragte er vorwurfsvoll, indem er Kovrin wohlwollend ansah. »Hättest du mir damals geglaubt, dass du ein Genie bist, so würdest du diese beiden Jahre nicht so traurig und armselig verbracht haben.« Kovrin glaubte bereits, dass er ein Auserwählter Gottes und ein Genie sei. Lebhaft erinnerte er sich aller seiner früheren Gespräche mit dem schwarzen Mönch und wollte sprechen, aber Blut strömte aus seiner Kehle, gerade auf die Brust. Und da er nicht wusste, was er tun sollte, fuhr er mit den Händen über die Brust. Und seine Manschetten wurden feucht von dem Blute. Er wollte Varvara Nikolajewna rufen, die hinter dem Schirm schlief, machte eine Anstrengung und sagte, »Tanja?« Er fiel auf den Boden und rief, sich auf die Hände erhebend, nochmals, »Tanja!« Er rief Tanja, rief den großen Garten mit den üppigen, taubesprengten Blumen, rief den Park, die Fichten mit den zottigen Wurzeln, das Roggenfeld, seine wunderbare Wissenschaft, seine Jugend, Kühnheit, Freude, rief das Leben, welches so schön war. Er sah auf dem Boden neben seinem Gesicht eine große Blutlache und konnte vor Schwäche kein Wort mehr hervorbringen, aber ein unaussprechliches, grenzenloses Glück erfüllte sein ganzes Wesen. Unten, unter dem Balkon, wurde die Serenade gespielt und der schwarze Mönch flüsterte ihm zu, er sei ein Genie und sterbe nur, weil sein schwacher menschlicher Leib bereits das Gleichgewicht verloren habe und dem Genius nicht länger als Hülle dienen könne. Als Varvara Nikolajewna erwachte und hinter dem Schirm hervorkam, war Kovrin schon tot und auf seinem Gesicht lag ein seliges Lächeln. Rothschilds Geige. Das Städtchen war klein, elender als ein Dorf, und es lebten fast nur alte Leute darin, die so spärlich starben, dass es bald verdrießlich war. Auch im Krankenhause und im Gefängnis brauchte man wenig Särge. Mit einem Worte, das Geschäft ging schlecht. Wäre Jakob Iwanow in der Gouvernementsstadt Sargmacher gewesen, hätte er gewiss ein eigenes Haus besessen. Und man würde ihn Jakob Matejitsch genannt haben. In diesem elenden Nest hingegen nannte man ihn schlichtweg Jakob. Sein Spitzname war aus irgendeinem Grunde Bronza und er lebte ärmlich, wie ein Bauer in einer kleinen alten Hütte, die nur eine Stube aufwies. In dieser Stube befand sich er, Martha, der Ofen, ein zweischläfriges Bett, Särge, die Hobelbank und der ganze Hausrat. Jakob machte gute, starke Särge. Für die Bauern und Bürger richtete er sich nach seinem Wuchs und irrte sich niemals. Denn größer und stärker als er gab es keine Leute, auch im Gefängnis nicht, obwohl er schon 70 Jahre alt war. Für Adlige und Frauen nahm er Maß und gebrauchte dazu einen eisernen Urschin. Bestellungen auf Kindersärge nahm er nur sehr ungern an und machte sie schlankweg ohne Maß, mit einer gewissen Verachtung. Und jedes Mal, wenn er das Geld für die Arbeit erhielt, sagte er, ich gestehe, dass ich mich ungern mit solchen Krimskrams abgebe. Außer dem Handwerk hatte er eine kleine Einnahme durch sein Geigenspiel. Auf den Hochzeiten im Städtchen spielte gewöhnlich ein jüdisches Orchester, das der Verzinner Moses Iljitsch Schachkes leitete, welcher mehr als die Hälfte der Einnahme für sich nahm. Da Jakob sehr gut die Geige spielte, besonders russische Lieder, wurde er von Schachkes manchmal ins Orchester gebeten, mit einer Bezahlung von 50 Kopeken pro Tag, die Geschenke der Gäste ungerechnet. Saß Bronza im Orchester, so wurde zunächst sein Gesicht rot und schweißbedeckt. Es war heiß, es roch nach Knoblauch zum Ersticken. Die Geige greinte. Am rechten Ohr brummte der Bass, am linken weinte die Flöte, gespielt von einem rothaarigen, mageren Juden mit einem ganzen Netz roter und blauer Äderchen im Gesicht, der den Namen des berühmten Krösus Rothschild trug. Und dieser verwünschte Jude hatte die Manier, auch das Heiterste traurig zu spielen. Ohne jeden ersichtlichen Grund fühlte sich Jakob nach und nach von Hass und Verachtung gegen die Juden durchdrungen und besonders gegen Rothschild. Er fing an, Händel zu suchen, ihm böse Worte zu sagen und wollte ihn einmal sogar schlagen. Rothschild wurde böse und sagte, indem er ihn wütend ansah, »Wenn ich Sie nicht Ihres Talentes wegen schätzte, hätte ich Sie schon längst zum Fenster hinausgeworfen.« Dann fing er an zu weinen. Um des Willen wurde Bronza nicht oft gebeten, mitzuspielen, nur im Falle äußerster Unumgänglichkeit, wenn einer der Juden fehlte. Jakob befand sich niemals in guter Laune, denn er musste fortwährend schreckliche Verluste erleiden. An Sonn- und Feiertagen zum Beispiel ist es eine Sünde zu arbeiten. Der Montag ist ein schwieriger Tag. Auf diese Weise kamen im Jahr ungefähr 200 Tage zusammen, an denen man notgedrungen die Hände in den Schoß legen musste. Aber welch ein Verlust war das? Wenn jemand in der Stadt eine Hochzeit ohne Musik feierte oder Schachkes Jakob nicht zum Mitspielen einlud, so war das auch ein Verlust. Der Polizeichef war 2 Jahre krank und siechte hin. Jakob wartete mit Ungeduld auf seinen Tod, aber der Polizeichef reiste nach der Gouvernementsstadt, um sich kurieren zu lassen, und starb dort. Nun, das war doch mindestens ein Schaden von 10 Rubeln, denn der Sarg hätte kostbar gemacht werden müssen. Die Gedanken über seine Verluste suchten Jakob besonders nachts heim. Er legte die Geige neben sich aufs Bett, und wenn ihm allerhand Unsinn in den Kopf kam, berührte er die Saiten. Die Geige gab in der Dunkelheit einen Klang von sich und ihm wurde besser. Vergangenes Jahr, am 6. Mai, erkrankte Martha plötzlich. Die alte Frau atmete schwer, trank viel Wasser, schwankte hin und her, aber heizte dennoch morgens selbst den Ofen und ging nach Wasser. Gegen Abend aber legte sie sich. Jakob spielte den ganzen Tag Geige. Als es ganz dunkel wurde, nahm er das Heftchen, in dem er täglich seine Verluste eintrug, und fing aus Langeweile an, das Jahresfazit zu ziehen. Es kamen mehr als 1000 Rubel heraus. Das erschütterte ihn so, dass er die Rechnung zu Boden warf und mit Füßen trat. Dann nahm er sie auf, schnalzte lange und seufzte tief und anhaltend. Sein Gesicht war rot und feucht vom Schweiß. Er dachte, dass, hätte er die verlorenen 1000 Rubel in die Bank gebracht, sie 40 Rubel Zinsen gebracht haben würden. Das heißt, Auch diese 40 Rubel waren Verlust. Mit einem Worte, wohin man sieht, Verluste und weiter nichts. »Jakob«, rief Martha plötzlich, »ich sterbe.« Er sah sich nach seiner Frau um. Ihr Gesicht war rot vor Hitze, ungewöhnlich klar und freudig. Bronser, der gewohnt war, ihr Gesicht immer bleich, scheu und unglücklich zu sehen, erschrak. Es sah so aus, als stürbe sie wirklich und wäre froh, endlich aus dieser Hütte von den Särgen von Jakob fortzukommen. Und sie blickte nach der Decke, bewegte die Lippen und ihr Ausdruck war glücklich, als sähe sie den Tod, ihren Erlöser, und flüsterte ihm zu. Der Tag dämmerte schon. Durch das Fenster sah man die Morgenröte scheinen. Indem Jakob die alte Frau betrachtete, fiel ihm ein, dass er wohl sein Leben lang sie nicht einmal geliebkost, nicht einmal bedauert, nicht einmal daran gedacht hatte, ihr ein Tuch zu kaufen oder von einer Hochzeit etwas Süßes mitzubringen. Er hatte sie nur angeschrien, sie der Verluste wegen gescholten, sich mit geballten Fäusten auf sie geworfen. Wohl wahr, er hat sie nie geschlagen, aber er hat sie dennoch erschreckt. Und sie war jedes Mal starr vor Furcht. Ja, er gebot ihr, keinen Tee zu trinken, da auch ohnehin die Ausgaben groß seien. Und sie trank nur heißes Wasser. Er verstand, warum ihr Gesicht jetzt den seltsam heiteren Ausdruck zeigte, und ihm wurde schwer ums Herz. Nachdem er den Morgen abgewartet, nahm er das Pferd vom Nachbar und brachte Martha ins Krankenhaus. Es waren nicht viele Kranke dort, und deshalb brauchte er nicht lange zu warten, etwa 3 Stunden. Zu seiner großen Freude nahm diesmal nicht der Doktor, der selbst krank war, die Kranken auf, sondern der Feldscher Maxim Nikolaitsch, von dem allgemein in der Stadt gesagt wurde, dass, obwohl ein Trinker und Raufbold, er doch mehr verstehe als der Doktor. »Wohlergehen wünschen wir«, sagte Jakob, indem er die alte Frau ins Empfangszimmer führte. »Entschuldigen Sie, dass wir Sie immer mit unseren nichtssagenden Angelegenheiten behelligen, Maxim Nikolaitsch. Wollen Sie gefälligst sehen? Meine bessere Hälfte ist erkrankt. Die Freundin meines Lebens, wie man zu sagen pflegt. Entschuldigen Sie den Ausdruck.« Die grauen Brauen runzelnd und den Bart streichelnd betrachtete der Feldscher die Greisin, und sie saß auf dem Taburett in sich gebückt, spitznasig, dürr und glich mit dem geöffneten Munde im Profil einem Vogel, der trinken möchte. »Hm, ja, so«, fing der Feldscher an und seufzte. »Influenza. Vielleicht auch Fieber. Es herrscht jetzt Typhus in der Stadt. Na, die Frau ist betagt, Gottlob. Wie alt ist sie?« 70 weniger ein Jahr, Maxim Nikolaitsch.« »Nun denn, die Frau ist alt. Die Zeit ist da, sich ins Unvermeidliche zu finden.« »Allerdings, wie Sie ganz richtig zu bemerken geruhen, Maxim Nikolaitsch«, sagte Jakob aus Höflichkeit lächelnd. »Und wir sprechen Ihnen unseren tief gefühlten Dank für Ihre Freundlichkeit aus, aber erlauben Sie auszusprechen, jeder Wurm möchte gern leben.« »Was nicht noch«, sagte der Feldscher in einem Tone, als hinge von ihm Leben oder Tod der alten Frau ab. »Nun denn, mein Bester, lege ihr kalte Kompressen auf den Kopf und gib ihr pro Tag 2 von diesen Pulvern. Und danach auf Wiedersehen.« An dem Ausdruck seines Gesichtes sah Jakob, dass es schlecht stand und dass keine Pulver mehr helfen würden. Es war ihm jetzt klar, dass Martha sehr bald sterben würde, wenn nicht heute, dann morgen. Er berührte den Feldscher leicht am Ellbogen, winkte ihm mit den Augen und sagte halblaut, »Man müsste ihr Schröpfköpfe setzen, Maxim Nikolaitsch.« »Keine Zeit, mein Bester, keine Zeit. Nimm deine Alte und geh mit Gott.« »Seien Sie doch so gut«, bat Jakob. »Sie wissen ja selbst, wenn ihr, sagen wir, der Leib weh täte oder irgendetwas Inneres, nun, dann Pulver und Tropfen, aber bei ihr ist's doch Erkältung. Bei Erkältung ist das Erste Blutlassen, Maxim Nikolaitsch.« Aber der Feldscher rief bereits den nächsten Kranken, und eine Frau mit ihrem Knaben trat ins Empfangszimmer. Pack dich«, sagte er mürrisch zu Jakob, »es führt zu nichts.« »Dann setzen Sie ihr wenigstens Blutegel an. Ich danke es Ihnen ewig.« Der Feldscher brauste auf und schrie, »sprich noch mehr!« Jakob war auch erzürnt und wurde ganz rot, aber er sagte kein Wort, sondern nahm Martha am Arm und führte sie hinaus. Erst als sie bereits im Wagen saßen, warf er einen finstern, spöttischen Blick auf das Krankenhaus und sagte, »Rechte Künstler hat man euch hergesetzt. Einem Reichen würden wohl Schröpfköpfe gesetzt worden sein. Für den Armen sind selbst Blutegel zu schade. Schurken!« Als sie zu Hause ankam und Martha in die Hütte trat, stand sie wohl 10 Minuten, indem sie sich am Ofen festhielt. Ihr war, als würde Jakob, wenn sie sich niederlegte, von seinen Verlusten sprechen und sie schelten, weil sie immer nur liegt und nicht arbeiten will. Aber Jakob sah voll Angst nach ihr und dachte daran, dass morgen Johann Bogoslow ist und übermorgen Nikolaus der Wundertäter, danach Sonntag, dann Montag, der schwierige Tag. 4 Tage darf man nicht arbeiten. Aber Martha stirbt sicher an einem dieser Tage. Das heißt, noch heute muss der Sarg gemacht werden. Er nahm seinen eisernen Urschin, ging zu der Alten und nahm ihr Maß. Dann legte sie sich nieder. Er aber bekreuzigte sich und fing an, den Sarg zu machen. Als die Arbeit beendet war, setzte Bronza die Brille auf und schrieb in sein kleines Heft »Sarg für Martha Iwanowna. 2 Rubel 40 Kopeken.« Und er seufzte. Die alte Frau lag während der ganzen Zeit schweigend mit geschlossenen Augen. Aber abends, als es dunkelte, rief sie plötzlich den alten Mann. »Denkst du daran, Jakob?« fragte sie ihn heiter anblickend. »Denkst du daran? Vor 50 Jahren schenkte uns Gott ein Kindchen mit blonden Härchen. Damals saßen wir immer an dem kleinen Bach und sangen Lieder unter der Weide.« Und bitter lächelnd fügte sie hinzu, das Kindchen starb. Jakob strengte sein Gedächtnis an, aber er konnte sich weder des Kindchens noch der Weide erinnern. »Das träumt ihr nur«, sagte er. Der Geistliche kam und gab ihr das Abendmahl und die letzte Ölung. Dann fing Martha an, Unverständliches zu murmeln und verschied gegen Morgen. Alte Nachbarinnen wuschen sie, kleideten sie an und legten sie in den Sarg. Um nicht unnötig den Küster zu bezahlen, las Jakob selbst den Psalter. Und für das Grab nahm man nichts von ihm, weil der Kirchhofwächter sein Gevatter war. 4 Bauern trugen den Sarg zum Kirchhof, aber nicht für Geld, sondern aus Achtung. Hinter dem Sarge gingen Greise, Bettler, 2 Blödsinnige, und die Begegnenden bekreuzigten sich andächtig. Und Jakob war sehr zufrieden, dass alles so ordentlich, wohl anständig und billig war und keinen kränkte. Indem er Martha zum letzten Mal Lebewohl sagte, berührte er den Sarg mit der Hand und dachte, schöne Arbeit. Aber als er vom Kirchhof zurückkehrte, ergriff ihn eine große Unruhe. Er fühlte sich nicht wohl. Der Atem war schwer und fieberhaft, die Füße wurden schwach. Er hatte das Bedürfnis zu trinken. Und dann kamen ihm allerhand Gedanken in den Kopf. Wieder musste er daran denken, dass er Martha sein Leben lang nicht einmal geschont, nicht einmal geliebkost hatte. 52 Jahre, die sie in einer Hütte verlebten, zogen sich lange, lange hin. Wie war es nur gekommen, dass er in dieser Zeit niemals an sie gedacht, niemals ihr Aufmerksamkeit geschenkt hatte, als wäre sie ein Hund oder eine Katze? Und sie heizte doch täglich den Ofen, kochte und buk, ging nach Wasser, hackte Holz, schlief in einem Bett mit ihm. Und wenn er betrunken von den Hochzeiten zurückkehrte, hing sie jedes Mal andächtig die Geige an die Wand, legte ihn schlafen und alles dies schweigend, mit scheuer, besorgter Miene. Jetzt hätte er gern Erbarmen mit ihr, würde ihr gern etwas kaufen. Aber es ist zu spät, sie kehrt nicht zurück. Lächelnd und grüßend kam Rothschild Jakob entgegen. »Ich suche Sie, Onkelchen«, sagte er. »Moses Iljitsch lässt Sie grüßen, und Sie sollen gleich zu ihm kommen.« Jakob war nicht danach zumute. Er hätte weinen mögen. »Lass mich«, sagte er, und ging weiter. »Wie kann man so sein?« erregte sich Rothschild vor ihm herlaufend. »Moses Iljitsch wird böse sein. Er befahl, gleich zu kommen.« Es erschien Jakob widerwärtig, dass der Jude so außer Atem war, dass er blinzelte und so viele Sommersprossen hatte. Er mochte seinen grünen Rock mit der dunklen Einfassung und die ganze zerbrechliche, schmächtige Figur nicht ansehen. »Was belästigst du mich, Knoblauch?« schrie Jakob. »Dräng dich nicht auf!« Der Jude wurde böse und schrie auch. »Seien Sie gefälligst nicht so laut, sonst fliegen Sie über den Zaun!« »Mach, dass du wegkommst!« fing Jakob an zu brüllen und stürzte sich mit geballten Fäusten auf ihn. »Weg, Fratzengesicht, sonst schlage ich dir die verdammte Seele aus dem Leibe! Man kann nicht leben von diesen räudigen Hunden!« Rothschild war starr vor Furcht, hockte sich nieder und warf die Arme über den Kopf, wie um sich vor Schlägen zu schützen. Dann sprang er auf und lief, so sehr er konnte. Im Laufen sprang er und schwenkte die Arme. Man konnte sehen, wie sein langer, hagerer Rücken zitterte. Einige Knaben freuten sich der Gelegenheit und stürzten ihm nach mit dem Rufe »Jude! Jude!« Auch die Hunde jagten mit Gebell hinter ihm her. Irgendwer lachte und pfiff hinterher, die Hunde bellten lauter und einiger. Dann musste ein Hund Rothschild gebissen haben, denn ein verzweifelter, schmerzlicher Schrei wurde hörbar. Jakob ging über die Weide, am Rande der Stadt entlang, den Augen nach, und die Jungen schrien, »Bronser kommt! Bronser kommt!« Und da ist der Bach. Hier zogen Schnepfen, schnatterten Enten. Die Sonne brannte sehr, und auf dem Wasser lag ein Funkeln, das es schmerzte, hinzusehen. Jakob ging auf dem Fußpfad längs des Ufers weiter und sah, dass eine starke, rotbäckige Dame aus dem Bade kam und dachte bei sich, »Ach, du Otter!« Unweit des Bades fingen Knaben Krebse mit Fleisch. Als sie ihn sahen, fingen sie zornig an zu schreien, »Bronser! Bronser!« Und da ist die dicke alte Weide mit der riesigen Höhlung und auf ihr ein Krähennest. Und plötzlich erstand wie lebend in Jakobs Gedächtnis das Knäblein mit blonden Haaren und die Weide, von der Martha sprach. Ja, das ist dieselbe Weide, die grüne, stille, traurige. Wie alt ist sie geworden, die Arme? Er setzte sich darunter und dachte nach. An jenem Ufer, wo jetzt die überschwemmte Wiese sich ausbreitet, befand sich damals ein dichter Birkenwald. Und von jenem kahlen Hügel, der am Horizont sichtbar wird, sah damals ein uralter Kiefernwald herüber. Über den Fluss fuhren Kähne. Aber jetzt ist alles glatt und eben. Und an jenem Ufer steht nur eine einzige Birke, jung und schlank wie ein Fräulein. Auf dem Flüsschen schwimmen nur Enten und Gänse. Und es sieht nicht so aus, als wären hier jemals Kähne hinübergefahren. Es scheint, als wären es auch weniger Gänse als früher. Jakob schloss die Augen, und vor seiner Fantasie zogen riesige Herden weißer Gänse aneinander vorüber. Er wunderte sich, wie es gekommen war, dass er in den letzten 40 oder 50 Jahren seines Lebens nicht einmal den Fluss aufgesucht oder war er hier gewesen, ihn nicht beachtet hatte. Es ist doch ein ansehnlicher Fluss und gar nicht öde. Man könnte hier Fische fangen und an die Kaufleute, Beamten und den Restaurateur auf der Station verkaufen. Und das Geld auf die Bank bringen. Im Boot könnte man von Gut zu Gut fahren und Geige spielen. Und Leute der verschiedensten Stände würden ihn dafür bezahlen. Man könnte auch eine Fähre errichten. Besser als Särge machen. Schließlich könnte man auch Gänse aufziehen, schlachten und im Winter nach Moskau bringen. Für die Dauen würde man allein sicher 10 Rubel jährlich einnehmen. Aber er hatte es versäumt. Nichts von allem hatte er getan. Welche Verluste! Ach, welche Verluste! Und alles zusammen, Fische fangen, Geige spielen, Boot fahren und Gänse schlachten, welches Kapital hätte das gebracht? Aber nichts davon war, auch nur im Traum. Das Leben ging dahin ohne Zweck, ohne jedwedes Vergnügen, umsonst, nicht für eine Prise Tabak. Eine Zukunft gibt's nicht mehr, und blickt man zurück, nichts als Verluste. Und so schreckliche, dass es einem fröstelt. Aber warum könnte der Mensch denn sein Leben nicht so einrichten, dass er nicht diese Verluste und Nachteile erlitte? Warum nur hat man den Birkenhain und den Fichtenwald niedergehauen? Warum liegt die Weide brach? Warum tun die Leute nicht immer gerade das, was zweckmäßig ist? Warum hat Jakob sein Leben lang gezankt, geknurrt, die Fäuste geballt, seine Frau gekränkt? Und zu welchem Zwecke, fragt es sich, erst eben noch den Juden erschreckt und gekränkt? Warum erschweren die Leute einander das Leben? Welche Nachteile entstehen daraus? Welche schrecklichen Nachteile? Gäbe es nicht Hass und Bosheit, könnten die Menschen voneinander riesigen Nutzen haben. Abends und nachts träumte ihm von dem Knäblein, der Weide, vom Fischfang und von Gänsezucht und von Martha, die im Profil einem Vogel glich, der trinken wollte. Und von dem bleichen, kläglichen Gesicht Rothschilds. Und Tierschnauzen bewegten sich von allen Seiten heran und brummten über Verluste. Er warf sich von einer Seite auf die andere und stand wohl 5-mal auf, um auf der Geige zu spielen. Morgens stand er mit Anstrengung auf und ging nach dem Krankenhause. Derselbe Maxim Nikolajitsch verordnete ihm, kalte Kompressen auf den Kopf zu legen und gab ihm Pulver. An dem Ausdruck seines Gesichtes und an seinem Tone merkte Jakob, dass es schlecht stand und dass keinerlei Pulver mehr helfen würden. Als er dann nach Hause ging, fiel ihm ein, dass der Tod nur Nutzen bringt. Man braucht nicht zu essen, nicht zu trinken, nicht Steuern zu zahlen, nicht die Leute zu kränken. Und da der Mensch nicht ein Jahr, sondern Hunderte, ja Tausende von Jahren im Grabe liegt, so ergibt das zusammengerechnet einen ungeheuren Vorteil. Vom Leben hat der Mensch nur Nachteil, vom Tode Gewinn. Gewiss, diese Vorstellung ist richtig. Aber doch bitter und schmerzlich. Warum ist solch seltsame Ordnung in der Welt, dass das Leben, welches dem Menschen nur einmal gegeben wird, zwecklos vorübergeht? Es war ihm nicht leid zu sterben, aber als er zu Hause die Geige sah, wurde ihm das Herz schwer, und es tat ihm leid. Die Geige konnte er nicht mit ins Grab nehmen, sie verwaist, und es geschieht mit ihr dasselbe, was mit dem Birkenhain und dem Kiefernwald geschah. Alles auf dieser Welt geht unter und wird untergehen. Jakob verließ die Hütte und setzte sich auf eine Schwelle, die Geige an die Brust gedrückt. Während er an das dahingegangene, an Verlusten so reiche Leben dachte, spielte er, ohne selbst zu wissen was, aber es war klagend und rührend, und Tränen rannen ihm über die Wangen. Und je angestrengter er dachte, desto trauriger klang die Geige. Die Klinke knarrt 1-2-mal, und in der Pforte zeigte sich Rothschild. Kühn durchschritt er die Hälfte des Hofes, aber als er Jakobs ansichtig wurde, blieb er plötzlich stehen, krümmte sich ganz zusammen und machte, wohl aus Furcht, Zeichen mit den Händen, als wolle er an den Fingern zeigen, wie spät es ist. »Komm, schadet nichts«, sagte Jakob freundlich und winkte ihn zu sich. »Komm!« Ungläubig und furchtsam sich umsehend, näherte sich Rothschild und blieb einen Klafter weit von ihm stehen. »Aber seien Sie gut. Schlagen Sie mich nicht«, sagte er sich niederkauernd. »Moses Iljitsch schickt mich wieder.« »Fürchte dich nicht«, sagte er, »geh noch einmal zu Jakob«, sagte er, »und sage ihm, dass es durchaus nicht ohne ihn gehe.« »Mittwoch ist die Hochzeit.« »Ja?« Herr Spowalow verheiratet seine Tochter an einen ordentlichen Herrn. Und die Hochzeit wird vornehm. Fügte der Jude hinzu und kniff ein Auge zu. »Ich kann nicht«, sagte Jakob schwer atmend. »Ich bin krank, Bruder.« Und wieder fing er an zu spielen. Und Tränen fielen aus seinen Augen auf die Geige. Rothschild hörte aufmerksam zu, neben ihm stehend, die Hände auf der Brust gekreuzt. Der furchtsame, unsichere Ausdruck seines Gesichtes ging allmählich in einen wehmütigen, schmerzlichen über. Er verdrehte die Augen, als empfände er qualvolles Entzücken, und flüsterte: »Wach, ach, ach.« Und Tränen rannen über seine Wangen und tropften auf den grünen Überrock. Und dann lag Jakob den ganzen Tag und quälte sich ab. Als abends der Geistliche ihn in der Beichte fragte, ob er sich nicht einer besonderen Sünde erinnere, da fiel ihm, während er sein geschwächtes Gedächtnis anstrengte, wieder Marthas unglückliches Gesicht und der verzweifelte Schrei des Juden ein, als ihn der Hund biss, und er sagte kaum hörbar: »Gib die Geige Rothschild.« Gut, antwortete der Geistliche. Und jetzt fragt man sich im Städtchen, woher hat Rothschild solche gute Geige? Hat er sie gekauft oder gestohlen? Vielleicht auch gewonnen? Längst hat er das Flötenspiel aufgegeben und spielt nur noch Geige. Unter dem Bogen strömen ebenso klagende Töne hervor wie einst aus der Flöte. Aber wenn er sich bemüht, das zu wiederholen, was Jakob spielte, als er auf der Schwelle saß, dann wird sein Spiel so wehmütig und trauervoll, dass die Hörer weinen und er selbst schließlich die Augen verdreht und sagt. Und dieses neue Lied gefiel dermaßen in der Stadt, dass die Kaufleute und Beamten Rothschild abwechselnd einluden und es ihn wohl 10-mal spielen ließen. Der Untersuchungsrichter. Kreisarzt und Untersuchungsrichter fuhren an einem schönen Frühlingsmittag zu einer Obduktion. Der Untersuchungsrichter, ein Mann von 35 Jahren, blickte nachdenklich auf die Pferde und sagte: »In der Natur ist viel Rätselhaftes und Dunkles. Aber auch im alltäglichen Leben, Doktor, stößt man häufig auf unerklärliche Erscheinungen. Ja, ich kenne einige rätselhafte, seltsame Todesfälle, deren Ursache nur Spiritismus und Mystik zu erklären unternehmen, während der Mensch mit frischem Kopfe bloß zweifelnd die Hände ringt. Ich kenne zum Beispiel eine sehr intelligente Dame, die ihren Tod vorhersagte und ohne jeden sichtlichen Grund wirklich an dem von ihr bezeichneten Tage starb. Sie sagte, dass sie dann und dann sterben werde und starb. Keine Wirkung ohne Ursache, sagte der Doktor. Ist der Tod da, so muss auch eine Ursache da sein. Was aber das Vorhersagen anbetrifft, so ist daran nichts Wunderbares. Alle unsere Damen und Frauen haben die Gabe der Prophezeiung und des Vorgefühls. Mag sein, aber meine Dame, Doktor, war eine ganz besondere. In ihrer Vorhersagung und ihrem Tode war nichts Weibisches, Damenhaftes. Eine gesunde Frau, jung, klug, ohne jeden Aberglauben. Sie hatte so kluge, helle, ehrliche Augen, ein offenes, verständiges Gesicht mit leichtem, echt russischem Lächeln im Blick und auf den Lippen. Damenhaftes, wenn Sie so wollen, Weibliches, war in ihr nur eins: ihre Schönheit. Sie war schlank und anmutig wie jene Birke dort, mit wunderbarem Haar. Damit Sie sie besser verstehen können, füge ich noch hinzu, dass sie ein Mensch war, voll der ansteckendsten Fröhlichkeit, Sorglosigkeit und jener klugen, guten Leichtlebigkeit, wie sie nur denkende, biedere, heitere Menschen besitzen. Konnte hier die Rede sein von Mystizismus, Spiritismus, Ahnungsvermögen oder ähnlichem? Sie lachte über alles das. Die Britschka des Doktors hielt neben einem Brunnen. Der Richter und der Doktor tranken Wasser, reckten sich aus und warteten, bis der Kutscher die Pferde getränkt hatte. »Nun denn, woran starb denn jene Dame?« fragte der Doktor, als der Wagen wieder den Weg entlang rollte. »Sie starb seltsam. Eines schönen Tages kommt ihr Mann zu ihr und sagt, dass es nicht übel sei, zum Frühling die alte Kalesche zu verkaufen und statt ihrer etwas Neues, Leichteres anzuschaffen, und dass kein Hindernis bestehe, das linke Beipferd zu vertauschen, und Bobczynski, ihr Mann hatte solch Pferd, als Deichselpferd zu nehmen. Die Frau hörte ihn an und sagte, »Tu, wie du willst, mir ist jetzt alles gleich. Zum Sommer werde ich schon auf dem Kirchhof sein.« Der Mann zuckt natürlich die Schultern und lächelt. »Ich scherze keineswegs«, sagte sie. »Ich erkläre dir in allem Ernst, dass ich bald sterbe.« »Das heißt, wie bald?« »Gleich nach der Entbindung.« Diesen Worten legt der Mann keine Bedeutung bei. Er glaubt an keine Ahnung und weiß zudem ganz gut, dass Frauen in dieser Lage gern Launen nachgeben und sich besonders gern trüben Gedanken überlassen. Am nächsten Tage sprach die Frau wieder davon, dass sie gleich nach der Entbindung sterben werde. Und täglich wiederholte sich dasselbe, aber er lachte und nannte sie Baba, Wahrsagerin, Ausruferin. Ihr naher Tod wurde die fixe Idee der Frau. Als der Mann nichts davon hören wollte, ging sie in die Küche und sprach dort der Wärterin und der Köchin von ihrem Tode. »Ich lebe nicht mehr lange, Rjanja. Gleich nach der Geburt des Kindes sterbe ich. Gern wäre ich nicht so früh gestorben, aber es ist einmal so mein Schicksal. Wärterin und Köchin natürlich in Tränen. Kam eine Popen- und Gutsbesitzersfrau zu ihr, gleich führt sie sie in den Winkel und erleichtert sich das Herz, immer über ihren nahen Tod. Sie sprach ernst, mit einem unangenehmen Lächeln, sogar mit bösem Gesicht und ließ keine Widerrede zu. Sie war eine Modedame, liebte die Eleganz, doch angesichts des nahen Todes gab sie alles auf und ging unordentlich. Sie las nicht, lachte nicht, träumte nicht mehr laut. Und nicht genug, sie fuhr mit der Tante auf den Kirchhof, suchte sich dort eine Grabstelle aus und etwa 5 Tage vorher schrieb sie ihr Testament. Und beachten Sie wohl, alles dies geschah bei ausgezeichneter Gesundheit, ohne das geringste Anzeichen einer Krankheit oder irgendwelcher Gefahr. Die Entbindung? Ein schweres Stück, oft ein tödliches, aber bei ihr, von der ich spreche, in bester Ordnung und durchaus nichts zu befürchten. Dem Mann wurde die ganze Geschichte schließlich überdrüssig. Einmal beim Mittagessen wurde er ärgerlich und fragte: »Höre, Natascha, wann werden die Dummheiten endlich ein Ende nehmen?« »Es sind keine Dummheiten, ich spreche im Ernst.« »Unsinn! Ich möchte dir raten, endlich damit aufzuhören, damit du dich nachher nicht selbst schämst.« Und endlich kam der kritische Tag. Der Mann brachte die geschickteste Frau mit aus der Stadt. Es war das erste Kind. Aber alles ging so gut wie möglich vonstatten. Als es vorüber war, wollte die junge Mutter das Kind sehen. Sie betrachtete es und sagte: »Nun, jetzt kann ich sterben.« Nahm Abschied, schloss die Augen und gab nach einer halben Stunde den Geist auf. Bis zum letzten Augenblick war sie ganz bei Bewusstsein. Als ihr statt Wasser Milch gereicht wurde, flüsterte sie wenigstens ganz leise: »Warum gebt ihr mir Milch statt Wasser?« Sehen Sie, das ist die Geschichte. Wie sie vorhergesagt hatte, so starb sie auch. Der Untersuchungsrichter schwieg, seufzte und sagte: »Nun, erklären Sie, woran ist sie gestorben? Ich versichere Ihnen auf Ehrenwort, dass es nichts Erdichtetes ist, sondern ein Faktum.« Überlegend betrachtete der Doktor den Himmel. »Sie hätte obduziert werden müssen«, sagte er. »Weshalb?« »Um die Todesursache zu erfahren. An ihren Vorhersagungen ist sie nicht gestorben. Wahrscheinlich hat sie sich vergiftet.« Der Richter drehte dem Doktor schnell das Gesicht zu und fragte mit den Augen blinzelnd: »Woraus schließen Sie, dass sie sich vergiftet hat?« »Ich schließe es nicht, ich mutmaße nur. Lebte sie mit ihrem Manne gut?« »Nicht ganz. Die Missverständnisse fingen bald nach der Hochzeit an. Es war solche unglückliche Folge von Umständen. Die Verstorbene fand ihren Mann einmal mit einer Dame. Übrigens verzieh sie ihm bald.« »Und was war früher? Der Verrat des Mannes oder das Erscheinen der Todesgedanken?« Der Untersuchungsrichter sah den Doktor unverwandt an, als wolle er erraten, warum ihm dieser solche Fragen vorlegte. »Erlauben Sie«, antwortete er nicht gleich, »erlauben Sie, lassen Sie mir Zeit, mich zu erinnern.« Er nahm die Mütze ab und rieb sich die Stirn. »Ja, ja, sie fing bald nach jenem Vorfall an, vom Tode zu sprechen. Ja, ja.« »Nun, da sehen Sie's. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte sie schon damals den Entschluss gefasst, sich zu vergiften. Aber da sie gewiss nicht das Kind mit sich töten wollte, schob sie den Selbstmord bis zur Entbindung auf.« »Schwerlich. Schwerlich, das ist unmöglich. Sie hatte doch damals verziehen.« »Sie verzieh schnell. Das heißt, sie sann etwas Schlimmes. Junge Frauen verzeihen nicht schnell.« Der Untersuchungsrichter lächelte gezwungen und rauchte eine Zigarette an, um seine allzu merkliche Erregung zu verdecken. »Schwerlich. Schwerlich«, fuhr er fort. »Der Gedanke an solche Möglichkeit ist mir nie gekommen. Ja, und noch dazu, er war nicht einmal so schuldig, wie es scheint. Auf sonderbare Weise kam er zu dem Treuebruch, ohne es selbst zu wollen. Er kam nachts mit einem Rausch nach Hause. Es verlangte ihn jemand zu liebkosen. Und die Frau in jener Lage, bäh, der Teufel hole sie, kam ihm eine Dame entgegen, die für ein paar Tage zu Besuch gekommen war. Eine eitle, dumme, unschöne Person. Das ist nicht mal einen Treuebruch zu nennen. Die Frau sah es auch bald selbst so an. Verzieh, nachher war nicht mehr die Rede davon.« Leute sterben nicht ohne Grund, sagte der Doktor. So ist es gewiss, aber dennoch, ich kann nicht zugeben, dass sie sich vergiftet hat. Aber sonderbar, dass mir bis jetzt nie der Gedanke an die Möglichkeit solchen Todes in den Sinn gekommen ist. Und niemand hat daran gedacht. Alle waren verwundert, dass ihre Vorhersagung eintraf, und der Gedanke an die Möglichkeit solchen Todes war weit. Ja, und es ist gar nicht möglich, dass sie sich vergiftet hat. Nein! Der Untersuchungsrichter fiel in Gedanken. Der Gedanke an die auf so seltsame Weise verstorbene Frau verließ ihn auch während der Obduktion nicht. Während er das aufschrieb, was ihm der Doktor diktierte, bewegte er finster die Brauen und rieb sich die Stirn. Gibt es denn Gifte, welche in einer Viertelstunde allmählich und schmerzlos töten? Fragte er den Doktor, als der den Schädel öffnete. Ja, Morphium zum Beispiel. Seltsam. Ich erinnere mich, sie hielt sich etwas derartiges, aber schwerlich. Auf dem Rückweg sah der Richter abgespannt aus, kaute nervös am Schnurrbart und sprach unlustig. »Lassen Sie uns ein wenig zu Fuß gehen«, bat er den Doktor. »Ich mag nicht mehr sitzen.« Nach 100 Schritten war der Untersuchungsrichter, wie es dem Arzt schien, so abgemattet, als hätte er einen hohen Berg erstiegen. Er blieb stehen und sagte, indem er den Doktor mit sonderbaren, wie trunkenen Augen ansah, »Mein Gott, wenn Ihre Vermutung richtig ist, aber das wäre ja grausam, unmenschlich. Sie vergiftete sich, um einen anderen damit zu strafen. Ist denn die Sünde so groß? Ach, mein Gott, warum gaben Sie mir diesen verfluchten Gedanken ein, Doktor?« Verzweifelt griff er sich an den Kopf und fuhr fort. »Das habe ich Ihnen von meiner Frau erzählt. Von mir. Oh mein Gott. Ja, ich bin schuldig. Ich habe sie gekränkt. Aber ist denn Sterben leichter als Verzeihen? Das ist doch wirklich Weiberlogik. Grausame, unbarmherzige Logik. Oh, sie war auch damals im Leben grausam.« »Jetzt fällt es mir ein. Jetzt ist mir alles klar.« Der Untersuchungsrichter sprach und zuckte dabei bald die Schultern. Bald griff er sich an den Kopf. Bald setzte er sich in den Wagen. Bald ging er zu Fuß. Es war, als betäube und vergifte ihn der neue Gedanke, den der Doktor angeregt hatte. Er wusste nicht aus noch ein. Er schlaffte an Körper und Seele. Und als sie in die Stadt zurückkehrten, verabschiedete er sich von dem Doktor, das Mittagessen ablehnend, obwohl er am vorhergehenden Tage dem Doktor versprochen hatte, mit ihm zu essen.